Herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast. Heute mit dem Thema Hunter x Hunter. Und zu Gast sind Swagbert und Sam. Sag mal hallo. Hallo. Ja, wie wir hier sitzen, wahrscheinlich alle mehr oder weniger Hunter x Hunter gut fanden, wäre vielleicht jetzt nicht die erste Frage, wie fandet ihr denn Hunter x Hunter, sondern mit welchem anderen Anime würdet ihr denn Hunter x Hunter am ehesten vergleichen? Sam, möchtest du zuerst? Ja, kann machen. Also, ich weiß nicht, mit welchem Anime ich den vergleichen würde. Also, ich finde es eher, also für mich persönlich, mit keinem anderen zu vergleichen. Das Einzige, was mir halt da aufgefallen ist, dass die Charakterdesigns von manchen in einem anderen Anime, also in Attack on Titans, war es sehr ähneln, aber sonst kann ich das jetzt nicht sehr vergleichen mit anderen. Das ist eher echt was Eigenes. Ja, es ist für mich so, es ist halt ein Shonen und die meisten anderen Shonen spielen halt in einer Welt, die eine klare Thematik hat. Sei es jetzt die Shinigami bei Bleach, Ninjas bei Naruto oder Piraten bei One Piece. Und deswegen kann ich Hunter x Hunter eigentlich nur, würde ich sagen, qualitativ gleichsetzen mit vielleicht Full Metal Alchemist, aber sonst wüsste ich nicht, womit ich es vergleichen sollte. Ich fand, dass es eigentlich einige Parallelen zu Bleach aufgewiesen hat. Also zum einen, dass man eine Welt hatte, die relativ modern war, also mit Handys, Autos und so weiter. Und dann diese ganze Aura-Thematik, die passt irgendwo auch ein Stück weit zu Bleach. Und auch die Art, sag ich mal, ein bisschen wie manche Arcs dann aufgeteilt worden sind. Also vor allem der Ameisen-Arc, der hat mich dann schon sehr an den Aranka-Arc von Bleach erinnert, weil der halt so ellenlang war und halt auch so eine ähnliches Muster hatte von wegen, ja, hier ein bisschen Kampf, da ein bisschen Kampf, bevor dann der große Kampf am Ende kam. Deswegen finde ich eigentlich, ist es sehr ähnlich zu Bleach an manchen Stellen, allein vom Aufbau, würde ich sagen. Aber es ist schon natürlich also deutlich anders als Bleach, im Sinne von, dass es eigener ist, also mehr Abwechslung hat und solche Sachen. Was ich halt schön finde, ist eben, dass die Welt nicht an so ein Thema gebunden ist, sondern dass man hat es auch wirklich gesehen, er hat mit jeder Arc einfach gemacht, was er gerade drauf Lust hatte. So, jetzt möchte ich was über Auktion machen, jetzt möchte ich so ein Katz-Maus-Versteck-Spiel, jetzt möchte ich was mit Kämpfen gegen sehr starke Aliens fast schon. Dann, wie du gesagt hattest, jetzt möchte ich mal Bundestagswahlen machen, das fand ich schon sehr interessant so. Ich fand das teilweise aber auch problematisch, weil man hatte zum Beispiel bei Naruto halt wirklich das Gefühl, das ist eine zusammenhängende Welt. Und das war bei Hunter x Hunter ein bisschen schwierig, fand ich. Das war nicht immer gegeben, meiner Meinung nach. Ja, das finde ich auch. Vor allem, weil die Welt auch abartig groß war. Also, das hat man am besten beim Ameisen-Arc gesehen. Also irgendwie, also davor hat dann irgendwie jeder eine Rolle gespielt gehabt, dann kam der Ameisen-Arc und dann waren halt Charaktere wie Hisoka und so verschwunden. Jetzt weiß man nicht warum, ob das jetzt an der, sagen wir mal, daran liegt, dass die Erde einfach so krass groß ist oder sowas, aber ja, das hat mich dann auch irgendwie störend. Ja, es ist ja die Hunter x Hunter-Welt, ist ja im Grunde unsere Welt. Einfach sind die Kontinente anders angeordnet. Es ist ja eigentlich auch unserer Welt sehr ähnlich. Bloß halt hier und da Unterschiede. Das eine finde ich zum Beispiel mit den Zeppelins. Sonst ist es sehr ähnlich. Nur wir haben Flugzeuge, bei ihnen haben sie Zeppelins. Aber sonst ist es ein bisschen, erinnert es mich an ein Paralleluniversum von unserer Welt. Also von der Erde. Muss, weil ich suche gerade eine Landkarte, weil da gab es doch immer ganz gute Landkarten. Was dann noch in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert worden ist, ja, dass selbst die Welt von Hunter x Hunter, wo die Geschichte spielt, eigentlich nur eine kleine, ganz kleiner Teil von noch einer viel größeren Welt ist. so wie das der Vater von Gon dann ausgedrückt hat. Und das war dann halt schon, das war schon ein bisschen Overkill, weil Hunter x Hunter Welt schon an sich riesig ist und man bisher nur einen wirklich sehr kleinen Ausschnitt davon gesehen hat. Ja, also ich empfehle dir wirklich noch die, es sind ja bloß 9 Kapitel nachzuholen, weil da wird dann noch näher darauf eingegangen. Das wird dann auch die, also die aktuelle Arc behandeln. Diese ganze Welt um die bekannte Hunter x Hunter Welt herum. Also es ist, glaube ich, so, dass unsere Welt irgendwie, das ist bloß eine Insel in einem See in der eigentlichen Welt. Also die Welt, die wir bisher kannten. Und das ist schon sehr krass. Und ich hätte mir auch gewünscht, noch gewisse Bereiche, zum Beispiel Meteorstadt und so, mit der Phantomtruppe und so, das noch ein bisschen zu verfolgen, bevor wir jetzt weitergehen hier in die große, weite, unbekannte Welt. Ja, Ja, das das. meinte ich mit, dass das ein bisschen problematisch ist mit der Größe teilweise, weil halt es ist so riesig und wenn man alles abhandeln will, dann dauert es ewig. Aber es ist halt auch schön, dass sie nicht so limitiert ist wie zum Beispiel die von Naruto oder die von Bleach. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das verspricht halt einiges an Abwechslung. Das ist halt der Vorteil da. Wann wart ihr denn das erste Mal der Meinung, dass Hunter x Hunter wirklich richtig geil ist? Also ihr habt angefangen, den Anime zu gucken oder den Manga zu lesen und wo war denn die erste Stelle, wo ihr sagt, das war richtig geil? Also war es schon bei den Auswahlprüfungen oder später oder gibt es halt irgendeine bestimmte Szene, wo ihr dann gemerkt habt, dass Hunter x Hunter so wirklich mit einer der geilsten Shonen ist, die es gibt? Sam, ich lass dir wieder den Vortritt. Oh, das ist ja nett. Also ich habe ja angefangen, den Anime zu verfolgen mit der 2011er Version, also Manga nicht davor gelesen gehabt, die 1999er Version nicht angeschaut gehabt. Und ich habe eigentlich erkannt, dass das also für mich sehr ansprechend ist, ab der Stelle, wo Gon mit Kurapika und Leo, wie hieß der andere, Leo-Dingens da, Leo Rio. ja genau, auf diesem Schiff sind und halt die ganze Action auf einmal auf dem Schiff so abgeht und die halt richtig gechillt sind und so und dieser Kapitän auch, da habe ich irgendwie so erkannt, okay, boah, da wird schon was abgehen. Und das war auch so der Moment, wo ich es dann mit großen Erwartungen weiter angeschaut habe. Ich hab's ja zum ersten Mal im Banzai, was hier früher erschienen ist, habe ich's gesehen. Es ist, glaube ich, eine der ältesten laufenden Banzai, war von Anfang an dabei im Banzai. Ich habe aber nicht alle Ausgaben immer gekauft, deswegen habe ich den ersten Teil der Story nur so Kapitel, immer so Bruchstücke gelesen und habe mir jetzt ein paar Jahre später dann mal die ersten 4 Bände gekauft, aber wirklich gepackt hat's mich dann doch. Das war die Weihnachtsausgabe des Banzai, das war das Kapitel, wo Uwo Jin von der Truppe gegen diese Nen-Biester kämpft da, der Blutegel und der Igel und wie sie nicht alle heißen und die ganze Mafia davor vernichtet. Und da dachte ich dann wirklich so, boah. Da muss ich jetzt auch mal weitersehen, wenn Banzai aufhört. Weil ich hatte da zur gleichen Zeit auch Naruto und One Piece verfolgt. Und da hat sich dann Hunter x Hunter so ein bisschen darüber gestellt für mich. Ja, ich hätte jetzt glatt die ähnliche Szene genannt, aber ich würde vielleicht, also der Punkt, wo es schon ein bisschen so angeteased worden ist, für mich war, als Kurapika bei den Auswahlprüfungen, wo die in diesem Turm sind, da kämpfen die ja gegen die Häftlinge und der eine, der gibt sich jetzt jemanden von der Phantombrigade aus Ah, genau, der und hässliche. das reizt halt Kopika so sehr, dass sie dann halt, sag ich mal, ausrastet. Und das war halt schon so eine Szene, wo du gesehen hast, dass da wirklich noch viel Potenzial ist. Also vor allem, was die Charaktere angeht und vor allem, was die Kämpfe dann angeht. Aber schön, dass du das ansprichst. Das war nämlich ein sehr schönes Beispiel, die unterschiedlichen Charaktere so ein bisschen zu charakterisieren. Da hattest du Gon mit seinem Kampf, wo es um die Kerzen ging. Und da war dann hast du gemerkt, so, oh, er ist gar nicht nur so doof, er hat auch was im Kopf und denkt so außerhalb der Box und so, und das ist noch interessant. Und dann hattest du natürlich Killua mit seiner ersten wirklich krassen Assassin-Aktion, als er dem Typen das Herz aus dem Körper reißt. Natürlich Leorio mit der Wette, der da, weil er seine negative Seite beleuchtet wurde, und natürlich oberkrass mit Kurapika. Das hatte ich ganz vergessen, das ist wirklich auch ein Moment für mich gewesen. Boah, wo ich dachte, diese Charaktere, die gefallen mir, die möchte ich weiter begleiten. Die Auswahlprüfungen, die waren allgemein sowieso sehr cool. Also ich habe es ja auch bei Naruto, fand ich das geil, weil der halt immer wieder, also es kam eigentlich fast in jeder Folge gab es einen fetten Kampf, so ungefähr. Und es war halt bei Naruto so, es war auch bei Hunter x Hunter so, fand ich. Wobei ich da ein bisschen problematisch fand, dass einige Charaktere, die hast du gesehen, hast schon gewusst, okay, die sind jetzt nur für diese Folge da und dann sind die wieder weg. Ja, Und genau, wir wenn man schon so hatten. Charaktere sieht wie der eine hieß Gurk oder so und hatte so eine fette Nase und sah total langweilig aus und dann wusstest du, ja, der überlebt die Folge gar nicht erst. Da war Aber bei Naruto schon bei der Chunin-Auswahlprüfung, da waren die einzelnen Individuen, die ganzen Ninjas schon irgendwie cooler. Natürlich gab es da auch Kanonenfutter, aber nicht so viel. Und vor allen Dingen konnte es man ihn nicht direkt ansehen. Da dachtest du bei manchen auch so, wow, die haben vielleicht noch was drauf und dann waren sie doch nichts wert. ja, stimmt, aber ein paar sind ja später wieder aufgetaucht, oder? So, nicht nur wenige, soweit ich noch weiß. Ja, Pockle ist wieder aufgetaucht und wurde dann getötet und sein Gehirn wurde gelesen und so. Und seine Freundin, die er da hatte, die Ponzo, war auch noch. Das war die mit den Bienen, oder? Genau. Das war auch sehr heftig. Der Einstieg da in die Ark, da wurde dann ganz deutlich aufgezeigt. So, Leute, jetzt wird's ein bisschen dunkler von der Thematik, als da die eine einfach einen Headshot bekommt von der Ameise. Am Anfang schon mit den Kindern, aber dann mit Pockle und Ponzu, da war mir dann klar, okay, das wird jetzt ein bisschen krasser. Wobei die Hunter-Auswahlprüfungen jetzt auch nicht gerade zimperlich waren. Aber ich fand, da hat man halt ein bisschen man hat gemerkt, dass sie mit Blut gespart haben. Aber man hat auch gesehen, dass es so manche Szenen gab, wo dann schon die Härte durchkam. Also zum Beispiel, wo sie diese komischen Eier da aus dem Canyon holen sollen und dann die Leute runterspringen und halt du hörst, wie sie abkratzen. Das ist auch so eine. Das ist halt nicht so offensichtlich brutal, aber eigentlich, wenn man halt drüber nachdenkt, sind vor allem bei den Auswahlprüfungen doch schon unglaublich viele Menschen gestorben. Ja, das dachte ich mir auch beim Manga. Eigentlich war der Manga schon immer ziemlich dunkel erwachsen in der Thematik. So, es sind sehr viele gestorben, aber die Gewalt wird anfänglich ganz anders inszeniert und oft auch so wie fast als Comedy dargestellt. Und deswegen fällt dir das gar nicht so auf. Aber eigentlich denkst du so, boah, Hisoka killt alleine keine Ahnung wie viele Leute bei der ersten Prüfung, schlitzt die einfach mit seinen Karten auf. Ja, das war ja eh richtig krass. Also das war auch jedes Mal so ein kleines Highlight für mich, wenn Hisoka irgendwie so zum Zug kam während der Auswahlprüfung. Weil da hat man einfach gemerkt, weil der ist ja abartig anders gegenüber den anderen. Weil er hat ja, eigentlich hat er schon alle Voraussetzungen, die man braucht, aber macht einfach mit, dass er die Lizenz hat und das weiß man halt anfangs noch gar nicht. Und vor allen Dingen, er sagt auch, er will die Lizenz nur haben, weil es quasi die Lizenz zum Töten ist. Weil du als Hunter einfach Ja, Leute genau. umbringen darfst. Und er sagt ja auch, dass er, oder ein anderer Prüfer sagt, er hätte es letztes Jahr schon versucht, hätte eigentlich auch bestanden, aber wurde disqualifiziert, weil er einen Prüfer getötet hat. Und so wird er Ja, gleich genau, das wollte ich auch gerade anfänglich. sagen. Da weiß man gleich, boah, Hisoka, das ist jetzt ein anderes Level. Hisoka ist sowieso einer der geilsten Charaktere bei Hunter x Hunter. Vielleicht sogar, ich würde sagen, das ist sogar mein Lieblingscharakter, weil er einfach komplett anders ist und er ist halt unglaublich pervers oder es ist einfach so ein ganz komischer, abartiger Typ und das finde ich belebt den Anime unglaublich, weil es halt wirklich eine Frische reinbringt, die halt mit Gon zum Beispiel, der war mir dann halt einfach zu standardmäßig und auch selbst Killua war am Anfang jetzt nicht sonderlich interessant, meiner Meinung nach. Ja, Hisoka ist für mich ein super Beispiel für so einen unkonventionellen, creepy Charakter, der funktioniert, weil er wirklich originell ist und nicht so ein recycelter Mist wie der eine bei Tokyo Ghoul zum Beispiel mit der Sense. Der versucht auch so zu sein, so speziell, anders, verrückt, aber kommt einfach nur plump und lächerlich rüber. Und Hisoka, der macht einfach, wenn er zu sehen ist, wenn er auftaucht, macht jede Sekunde Spaß mit ihm. Ja, vor allem, ich finde auch seine Beweggründe halt irgendwie lustig, aber auch richtig krass. Also, dass er zum Beispiel Gon die ganze Zeit pusht, damit er stärker wird, damit er einfach nur gegen ihn kämpfen dann kann, wenn es soweit ist. Ja, ich finde es Oder. auch super, er kommt völlig ohne irgendeine blödsinnige Backstory aus. Das braucht er gar nicht, er ist so schon interessant genug. Es ist halt auch einfach der Umgang mit Gon und Killua, wie er dann auch halt immer so pervers ist, einfach, wo er dann halt, es war glaube ich im Green Island Arc, wo er dann hinter den beiden herläuft und so ganz lüstern auf die Ärsche von den beiden guckt. Es ist einfach so, das macht auch einen Großteil vom Humor aus, fand ich. Also Hisoka war wirklich auch so wirklich sehr großer Humorfaktor im Anime. Ich fand auch seine Interaktion mit Illumi so cool, weil eigentlich sind es beide absolute Psychopathen und Massenmörder, aber die Interaktion zwischen den beiden war wirklich so lustig und lächerlich. Und nochmal zu den Perversen, auch wegen Greed Island. Im Anime wurde es nicht so deutlich gezeigt, aber es wird sehr deutlich impliziert, dass er einen Ständer bekommt, als er zum ersten Mal wieder auf Killua und Gon trifft. Als er da unter dem Wasserfall duscht. Naja, im Anime wurde es ja, glaube ich, mit diesen klassischen Nasenbluten, glaube ich. Nee, ja, bei ihr, bei Bisky das Nasenbluten und bei Gon und Killua gingen halt die Pupillen so von unten nach oben. Und im Manga war dann halt so die Sprechblase hing erst so unter seinem Schritt. Und im nächsten Bild, als es ja so irgendwie sagt so, oh, ihr seid herangereift, ist die Sprechblase halt so oval nach oben. Also, das ist schon sehr deutlich. Ja, das ist wirklich einer der geileren Charaktere. Und wie gesagt, ich fand mit Gon bin ich bisher noch nie so wirklich warm geworden. Also, das ist einfach, ist mir so ein typisch Standard, ja, schon Charakter im Sinne von, ja, er ist die Stärkste. Und das war's im Prinzip. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen, das ist auch ein häufig genannter Kritikpunkt. Und ich sage auch nicht, dass Gon der interessanteste Charakter der Serie ist. Wirklich, es gibt wirklich interessantere. Und er hat dieses Shonen-Standardschema. Und das finde ich auch ein bisschen schade von Togashi, weil er in so vielen Ideen sehr unkonventionell war und eben von diesem Shonen-Genre weg ist, dass er denn gerade den Hauptcharakter so einfach macht. Zunächst anfangs, jedenfalls. Er bekommt ein bisschen mehr Tiefe, so vor allem gegen die Chimera-Arc, aber er ist doch schon ein Stück langweiliger als der Rest. Und vor allem als Hauptcharakter ist das schon ein bisschen schade. Ist halt so diese klassische Good Boy, also immer voll fröhlich, voll nett zu anderen und wie ist das? Also Allerdings, anfangs. was mir gefällt, ist, dass er. Was mich an anderen Hauptcharakteren meistens nervt, ist dieses unbedingt Menschenleben beschützen und ja, unbedingt niemanden töten und so. Und Gon lebt in einer Welt, in der Tod und Gewalt und so irgendwie zum Alltag gehört, fast schon. Zumindest ist er sehr desensibilisiert, was es angeht. Ich meine, er erfährt, dass Killua zig Menschen getötet hat und es ist ihm egal, weil er da irgendwie. Er ist in seinem moralischen Kompass irgendwie sehr egoistisch. Er kann Killua die ganzen Morde verzeihen, einfach weil es einfacher ist, einfach weil es sein Freund ist. Der Phantomtruppe kann er es nicht verzeihen. Was aber dann auch wahrscheinlich eher damit zu tun hat, dass Kurapika der Phantomtruppe nicht verzeihen kann. Und weil wahrscheinlich auch die Phantomgruppe, also zumindest ist das so meine Auffassung, sinnloser mordete als Killua. Weil Killua mehr oder weniger gezwungen worden ist von seiner Familie. Und die Brigade, die macht das ja mehr so zur Unterhaltung, so für sich selbst, so zum Spaß. Na, ist schon, stimmt schon. Ich find's auch cool, die eine Szene, als er mit Nobunaga Armdrücken macht, als Nobunaga über Uwo erzählt und dass sie beste Freunde waren und dass er dem Kettentyp nie verzeihen kann dafür, dass er ihn umgebracht hat. Und dann rastet Gon aus, weil er die Motivation irgendwie, er kann die Phantomtruppe nicht mehr genau einordnen, weil er dann die zweite Seite an ihnen sieht, dass sie einfach nicht nur blutrünstige Monster sind, sondern auch mitfühlend und Freunde haben. Deswegen rastet er dann so aus, weil er das nicht nachvollziehen kann, wie man so Freundschaft wertschätzen kann und so, aber auf der einen Seite so gefühllos gegenüber anderen sein kann. Eine ähnliche Thematik wird dann ja auch von Kaite im Ameisen-Arc angesprochen, Genau, als das er. zieht sich ja so durch ein bisschen. Stimmt, ja. Das ist natürlich, ist es schön gemacht, aber halt mein Grundproblem ist einfach, dass es ist halt, ja, er ist stark und sonst hat er nichts. Vor allem, wenn man vergleicht mit Killua, dass er hat halt eine Kraft, die flexibel ist, die man ausarbeiten kann. Und Gon, ja, also ich weiß jetzt nicht, was noch kommt, aber bisher ist alles, was er machen kann, stark zuhauen. Und das ist halt extrem langweilig, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt wirklich. Es ist auch, er hat ja Schere, Stein, Papier. Er hätte also eigentlich noch quasi eine Klinge oder ein Projektil, aber das hat er nie im Laufe des Anime nie wirklich gut genug ausgearbeitet. Und im Endeffekt Ja. puncht er im Endeffekt meistens einfach nur. Und das ist schon sehr schade. Das mit der Schere hat er, glaube ich, nur einmal benutzt gegen eine Ameise. Und Und dann mit das Papier Projektil auch einmal oder nochmal so. gegen die Eulen-Fledermaus-Kombo. Aber da hat es Ja, dann gar nicht genau. funktioniert. Also das fand ich auch schade. Ich meine, dass er sich halt dann nur auf dieses, also auf seinen Stein, auf seinen Punch einfach fokussiert hat. Und mich jetzt auch richtig geflasht, wenn er jetzt zum Beispiel jetzt genauso stark mit seiner Schere oder so attackieren würde. Es gibt halt Gründe, warum das nicht geht, und das fand ich auch eigentlich ganz cool erklärt. Und die Kräfte, die machen im Universum schon Sinn, finde ich. Und das Ding ist aber halt, dass er halt wirklich eine Kraft gekriegt hat, die man nicht ausarbeiten kann, wie bei Killua. Weil Killua einfach am Anfang, er kann quasi Blitze schießen, so in der Richtung. Und dann entwickelt er es aber halt so weiter, dass er selbst so schnell ist wie ein Blitz. Und das ist halt einfach eine interessante Weiterentwicklung, eine Ausarbeitung der Kraft. Und auch Gorbika fand ich, dass das halt, er konnte Ketten einsetzen. Und was sie da halt daraus gemacht haben, war halt einfach echt geil, sag ich mal so. Es wurde halt einfach flexibel eingesetzt. Und ja, das kannst du halt mit einfach stärkste sein, nicht wirklich. Obwohl ich sagen muss, dass es bei dem Fetten von der Brigade, wie hieß der, Uru, der Uwo, gestorben ja. ist. Da fand ich das wiederum cool, weil er halt wirklich übertrieben stark war und dann halt so stark, dass er einfach mal jemand den Kopf abbeißt und den Alter. anderen, jemand anderen mit dem Skelettstück, wie er quasi einen Headshot gibt. Das ist dann halt wirklich die Art von übertrieben und geil, wo ich sage, okay, dann ist das halt einfach der stärkste Charakter und dann wird das halt auch richtig ausgespielt. Aber das war bei Gon nie der Fall. Ja, und ich meine, Killua hatte sogar vor Nen schon verschiedene Techniken. Und durch Nen bekam er dann noch so viel Neues dazu. Gon hatte davor bloß die Angel. Die hatte dann nach der Arena nicht mehr benutzt. Hatte dann einfach noch den Punch. Und dann waren die meisten Kämpfe von Gon einfach ganz normal Hand-to-Hand-Kombat-Kampf. Mit ein bisschen natürlich immer Strategie und so, aber schon ziemlich langweilig an sich. Ja, das stimmt. Vor allem, weil, also Gon neben jetzt diese Assassinen, also diese Assassinenfähigkeiten, das lässt einen halt schon echt blass wirken. Also wenn man das direkt vergleicht. Und da erwartet man irgendwie immer mehr, aber dann kommt nichts, während dann der andere halt, also während Killer dann immer neue Techniken weiterentwickelt und so weiter und so fort. Ich fand es auch schön, dass halt zum Beispiel der Smoke-Typ, das fand ich auch schön, wie er gesagt hat, dass er halt etwas hat, was man wirklich am variabelsten einsetzen kann. Und wirklich, das ist halt, Wenn ich einen Charakter habe, der viel kämpft und so, dann sollte er auch möglichst viele Möglichkeiten haben zu kämpfen. Und das ist jetzt nicht nur wirklich ein Problem von Hunter x Hunter alleine. Ich finde, das ist bei Naruto so, weil Naruto hat Schattendoppelgänger und sein Rasengan und das war's. Das ist jetzt bei One Piece jetzt auch nicht so viel anders, obwohl das auch teilweise wirklich übertrieben auf die Spitze, übertrieben lustig geworden ist, als zum Beispiel Gung Gung Ufo oder sowas gekommen Gumm, er ist. wollte es genau. Das ist eine der besten Szenen. Ich habe mich totgelacht. Oder der Gum-Gum-Oktopus. Ja, da finde ich, haben sie es ein bisschen gerettet. Und bei Bleach ist es halt, ich weiß gar nicht, hat er irgendwas Besonderes? Der hat Nein, eigentlich das nur. ist seine Getsuga-Tensho und sonst halt normaler Schwertkampf. Das ist auch. Das stört mich an Bleach wahnsinnig. Ichigo ist schon vom Charakter her so langweilig und dann sind seine Fähigkeiten auch noch todeslangweilig. Ja, und also ist jetzt kein wirklich Problem von Hunter x Hunter alleine, aber ich finde es halt wirklich schade, weil die anderen Charaktere so viel besser sind. Also Killua, Kurapika, und das ist halt wirklich sehr verschenktes Potenzial. Die anderen von der Hunter-Prüfung, weiß man von denen eigentlich, welche Kräfte die haben und was aus denen geworden ist, weil die wurden ja relativ, also bis auf Focke wurden die ja eigentlich relativ dann ignoriert. Ja, wer waren da sonst noch? Hisoka, Illumi. Eigentlich fällt mir sonst Hanzo? nur Hanzo ein. Und Hanzo Ja. ist ein Charakter, wo die Fanbase ständig fragt, was wurde aus Hanzo? Wir wollen mehr Hanzo. Weil es wurde ja einmal von Wing angedeutet, als Gon und Killua Nen erlernen und er ihnen sagt, sie hätten die geheime zweite Hunter-Prüfung bestanden. Gibt er ihnen noch kurz eine Zusammenfassung, was die anderen Prüflinge, also die anderen Hunter, die bestanden haben, gerade so machen, so dass Pockle gerade Nen lernt. Und dann erwähnt er, dass Hanzo Nen sehr schnell gemeistert hat und irgendwie ein Talent dafür hat. Und dann wollten wir mehr von Hanzo haben, ein bisschen, weil er auch ein cooler Charakter war in der Prüfung, kam dann aber nicht mehr. Ja, ziemlich schade eigentlich. Ich finde es allgemein auch schade, dass eben sehr viele Charaktere, die anfangs so schon Potenzial haben, so cool zu sein, sage ich jetzt mal, auf einmal verschwinden. Ja, eben, er hat so viel Material, aber er weigert sich, einen Assistenten zu benutzen oder sonst was. Man könnte so viel aus dem Material machen und er macht Pausen und spielt Dragon Quest. Und das ist schon sehr bitter. Wer weiß, vielleicht holt er sich da seine Inspiration. Hanzo wird nächster Protagonist. Merkt euch diese Ja, Worte. es wäre schon cool. Ja, und gar nicht so unglaubwürdig bei Togashi, der einfach mal sein Cast auswechselt quasi für eine Arc. So, ja, jetzt sind die Hauptcharaktere mal nicht mehr so wichtig, jetzt geht es eher um Kurapika und so. Das finde ich eh schön. Er ist nicht so auf seinen gesetzten Cast fixiert. Jetzt wieder Beispiel Bleach. Da werden so unnötige Charaktere immer mitgeschleift, eine Orihime, die mal überhaupt gar nichts zu suchen hatte in den meisten Arcs und einfach ständig entführt wurde oder nutzlos war. Und das finde ich schön, dass er auch mal loslassen kann und sagen, so jetzt gehen die Charaktere ein bisschen in den Hintergrund, wenn sie einfach im Story-Kontext da nichts wirklich zu suchen haben. Aber Orihime sah wenigstens noch geil aus. Stimmt schon. Im Gegensatz zum Beispiel. Kurosaki-kun! Im Gegensatz zum Beispiel zu einer. Es ist ja nicht nur so, dass sie die Charaktere dann, sag ich mal, plötzlich austauscht oder so, sondern es sogar, finde ich, relativ wichtige, ja, Orte. Also zum Beispiel die Himmelsarena fand ich unglaublich geil. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es dann halt hieß, ja, Killua und Gon, die gehen da jetzt weg und quasi das ist, gehen sie nie wieder dort zurück, obwohl dort eigentlich noch so viel Potenzial bestände, das weiter auszuformulieren mit den Flowmasters und so weiter und so fort. Ja, es ist Ja. oftmals berührte so eine Thematik und in vielen Arcs baute sich so eine kleine Mini-Welt auf, ein kleines Universum, das an sich schon fast als komplette Serie funktionieren würde. Und dann zum Teil eben macht er so ein bisschen darüber und dann hätte man gerne noch ein bisschen mehr und dann so, nee, ich habe jetzt Lust auf was Neues, jetzt gehen sie dahin. Das fand ich auch ziemlich schade, weil eben weil es so richtig krass viel Potenzial hatte. Und ich wollte, unbedingt wissen, also mehr wissen über die Floor Masters, Ja, klar. ich konnte, ich dachte, oh, jetzt lernen wir die ganzen Floormaster kennen. Aber nee, sie sind an der Spitze angekommen. Jetzt haben wir keine Lust mehr, jetzt gehen wir wieder. Aber Vor das allem, fand ich auch irgendwo witzig. ich hatte da so einen richtig geilen Kampf erwartet, wo Hisoka dann gegen einen von denen kämpft. So am Ende des Arcs zumindest. Damit man sieht, okay, boah, jetzt wird's richtig krass. Aber dann sah man ja nur Hisoka gegen den, wie hieß denn der? Castro. Ja, genau, also der Kampf war ja auch abartig krass, fand ich. Aber Wie ich hätte. einfach beide Arme opfert, das ist schon typisch Hisoka. So richtig auch kümmert mich doch eh nicht. Hauptsache, ich hab Spaß. Und da sieht man auch wieder, dass seine Fähigkeit unglaublich flexibel ist. Also das Das finde ich fand. so, ich eben, seine Fähigkeit, das ist eigentlich so Kaugummi, denkst du so, aber er kann so viel damit machen und das finde ich so cool. Und dann war ja auch noch der Kampf Gon gegen Hisoka, der auch richtig geil war, fand ich. Ja, das war auch so ein Highlight, wo dann Gon endlich mal den Punch in sein Gesicht landen konnte Ja, und wo dann er endlich endlich die diese Nummer Nummer zurückgeben 44 kann. abgeben konnte. Ja, ein Problem, was ich aber damit hatte, so, die haben ja angefangen bei Stufe 1 und da haben sie irgendwelche Gegner weggeklatscht, so ganz einfach. Und da dachte ich mir so, ja, okay, kann ich mir gut vorstellen, wenn die jetzt gerade Hunter geworden sind, dann werden die kein Problem sein. Aber dann waren die auf Stufe 200 oder 190 oder so, also kurz bevor sie dann hier in den kritischen Bereich, sag ich mal, kommen. Und dann bekommst du halt wieder so Gegner vorgesetzt, wo du siehst, ey, die sind auch nur Standard-Kanonenfutter. Und da wird noch so getan, ja, hier, mich kannst du nicht besiegen, obwohl von Anfang an klar ist, dass es keine 3 Sekunden dauert, bis die weg sind. Und da ist so der Punkt, da frage ich mich, okay, wie haben die das auf Ebene 190 geschafft? Ja, aber was ich dann aber auch richtig krass fand, war auf einfach dieses Kraftverhältnis zwischen, sagen wir mal, 190 bis 199 und 200. Wie es auf einmal bei 200 dann abgeht. Anstatt so immer Stück für Stück werden die stärker, dann auf einmal 200 und dann bam, dann fängt es Andere an. Liga, wie Ja. Hisoka in dem Gang sitzt und sie einfach nur durch Aura nicht durchkommen lässt. Das fand ich schon so, boah, was ist das jetzt? Was passiert als nächstes? Was ist das für eine Kraft? Und dann kam Nen und Nen ist für mich die best ausgearbeitete Fähigkeit in Shonen generell. Da Da kommt bin ich dir. Chakra noch gerade da, ist Chakra ist noch ähnlich gut, aber Nen ist für mich am besten erklärt, funktioniert am besten, am flexibelsten. Also, das hat halt so viele Variationen, was du damit machen kannst. Das ist ja abartig, das ist ja fast unendlich, was du damit machen kannst. Kannst halt eben auch sehr viel Theory Crafting und Diskussion und so machen mit den ganzen, weil es eben so viele Variablen gibt und weil du so viel damit erklären kannst. Ich würde dir aber in dem Sinne nicht so ganz zustimmen, dass sie best ausgearbeitet ist. Ich finde das Chakra, ich finde es ist passender wegen dem Schere, Stein, Papier-Prinzip einfach, weil Wasser schlägt Feuer und so weiter. Aber, also das Ding ist halt, dass Nen fertig erklärt ist. Man weiß, sag ich mal, jetzt mehr oder weniger alles über Nen oder das, was man darüber weiß. Ergibt, also hilft dabei, die Serie zu verstehen. Und bei Chakra ist es halt so, dass dann Teile noch nicht von aufgedeckt wurden. Also es gab ja dieses schöne Bild, was ihr mal rumgeschickt habt, wo die verschiedenen Chakras und die Mischformen gezeigt worden sind. Und das ist halt noch nicht ganz aufgedeckt. Deswegen ist das ein bisschen problematisch. Aber an sich ist schon cool gemacht, aber ich finde es halt nicht wirklich so viel besser als Chakra. Das glaubt dann eher Geschmackssache. Ja, wirklich. Ich muss ja natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt seit 2 Jahren oder so kein Naruto mehr gelesen habe. Und meine Erinnerungen an Chakra sind, abgesehen von diesen Schaubildchen, die bei jeder Erklärung von Sakura kamen, auch nicht mehr so frisch. Sakura übrigens ist auch so eine Orihime, nur dass sie nicht gut ausschaut. Aber sie hat genauso wenig drauf und es wird so getan, als hätte sie was drauf. Aber Ja, da das haben wir nervt schon. mich noch mehr. Noch so eine Kraft reindrücken, nur damit sie nicht ganz so nutzlos wirkt. Dann kann sie auf einmal dieses Tsunade-Ding Bodenspalten-Dings. Wow, das ist so langweilig und uninteressant. Aber da haben wir schon genug im Naruto-Podcast dazu Ja. abgerendet. Ah, ja, Ja, mich wirklich also. leider verpasst. Naja, ich fand es halt wirklich ein bisschen schade, dass die Himmelsarena so, sag ich mal, außen vor gelassen worden ist. Aber da frage ich mich auch, wenn du jetzt so irgendwie Killua bist, dann könntest du eigentlich das Milliarden verdienen, warum sie das halt. Ich meine, die haben ja das gemacht, damit sie Geld verdienen können und trainieren. Und da frage ich mich, wenn du dann dich absichtlich besiegen lässt auf Ebene 190 oder so, dann kannst du doch immer die ganze Zeit hin und her wechseln und quasi unendlich viel Geld verdienen, oder? Ja, aber Theoretisch das. schon. Ja, eigentlich hätten sie, um Geld für Greed Island zu verdienen, das wollten sie sich ja kaufen. Allerdings, das ist dann mal schon, die Kosten für Greed Island waren dann so astronomisch hoch. Irgendwie Startgebot 8 Milliarden oder so, was sie im Internet gesehen haben. Aber ja, es wäre schon interessant gewesen, wenn sie wenigstens nochmal zurückgekommen wären. So, hey, lass uns nochmal hier ein bisschen Geld verdienen versuchen oder so, und dann realisieren sie vielleicht, dass es nicht reicht und dass sie dann das Auktionsdings machen. Ja, aber was ich gut fand, also da war schon etwas Abwechslung drin, als die schon auf Stufe 200 waren und Gon da seinen ersten Kampf hatte, war, glaube ich, sein erster Kampf gegen diesen Guido. Den Ja, Kreiseln. dass man da etwas Abwechslung kam, dass er einfach mal versagt hat. Ja, das finde ich auch schön. Sie gewinnen nicht einfach alle Kämpfe. Sie sind nicht so die Stärksten und der Mittelpunkt. Sie sind nicht die Auserwählten der Geschichte. Sie sind meistens einfach nur Charaktere in einem viel größeren Bild, wie bei der Chimera Arc. Ich meine, wie oft hast du, dass der Hauptantagonist und Protagonist sich in einer Arc nie begegnen? Mit King und Gon, weil es einfach keinen Sinn gemacht hätte. Ja, vor allem ich finde auch dieses Kräfteverhältnis eigentlich auch so ab und an passend, aber ab und an auch richtig komisch. Also vor allem bei diesem Ameisen-Arc, wenn man so bedenkt, dass jetzt so von Netero auserwählte Hunter jetzt da hingehen sollen. Und ich meine, wenn er die selbst ja auserwählt, dann müssen die ja echt was auf dem Kasten haben. Und dann einer von denen zum Beispiel dann hier. Wie hieß der Knopf oder sowas? Novo, ja. Ja, genau, Novo, genau. Auf einmal wie so eine Lusche am Ende dasteht, weil er Angst hat. Das fand ich auch eher schade. Ja, es ist auch, die Ameisen sind nicht, sie erscheinen wie nicht von dieser Welt, weil sie einfach auf einem komplett anderen Level sind, und damit haben auch Netero und so niemals gerechnet. Sie machen sich ja auch lustig über Killua und Gon, als sie gerade vom Kampf mit Pitu zurückkehren. So, sie hätten seien Feiglinge und hätten weiterkämpfen sollen und so. Und danach, als Nov mit der Aura von Puff konfrontiert wird, hat er ja einen kompletten Nervenzusammenbruch, als er realisiert, wie stark die Gegner sind. Vor allem dachte er am Anfang, dass er wirklich krassere Aura hatte. Wenn man sich jetzt so Ja. vorstellt, dass so die Aura von Pito, der wahrscheinlich tot oder so ist. Ja, das war gerade mal Puffs Aura, ey. Um aber nochmal zu deinem, die sind nicht übermächtig, Punkt zu kommen. Und möchte ich noch dazu fügen, und sie schaffen nicht den Sieg durch die Kraft der Freundschaft oder so ein Schwachsinn, sondern wenn sie verlieren, dann verlieren sie halt und dann sind sie halt einfach zu schwach. Das Herz der Karten. Nee, aber das mit der Freundschaft, das wurde ja in so Fairy Tale zur absoluten Spitze getrieben. Es ist ja schon gar nicht mehr, kannst es gar nicht mehr ernst nehmen. Und das ist wirklich erfrischend, sowas zu sehen dann bei Hunter x Hunter. Ja, ich finde, es ist auch halt einfach wichtig für, sag ich mal, die Glaubwürdigkeit so eines Shonens. Deswegen finde ich One Piece zum Beispiel auch sehr kritisch, weil dort halt einfach quasi niemand stirbt, bis auf Bis zwei auf. Personen bisher. Aber sonst, die können noch so ein paar aufs Maul kriegen, die kommen halt immer wieder oder überleben zumindest. Ja, deswegen, es entsteht auch eine ganz andere Spannung, wenn du dir nicht sicher sein kannst, ob sie gewinnen oder nicht. Wenn du hier Naruto oder Bleach hast, dann hast du in gewissen Fällen, weißt du einfach, dass sie gewinnen, weil wenn sie verlieren würden, würde die Welt untergehen, weil immer alles, das Schicksal der ganzen Menschheit von diesem Kampf abhängt. Und das ist halt bei Hunter x Hunter nicht immer so. Also, das stimmt. Fand ich auch richtig geil, zum Beispiel, dass dann Kite einfach mal so, sagen wir mal, abgekratzt ist. Also, da hat man auch nochmal gesehen, erstmal diese Stärkeverhältnisse. Und das geht halt nicht in Richtung, oh, er ist jetzt voll toll, er muss jetzt ein ewiger Teil des Animes sein, sondern er stirbt einfach und fertig. Naja, sie haben ihn allerdings zurückgebracht und das ist, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, aber dazu nahe mehr. Ich war wirklich nicht zufrieden mit der Entscheidung, Kite wiederzubeleben, Ja, das weil ich, stimmt. denn gar, ich, für mich hat das ein bisschen von dem Impact und so seines Todes und den Konsequenzen mit Gon und alles, hat das alles ein bisschen abgemildert. Das, na, war. Allerdings muss ich sagen, wenn Togashi etwas macht, was ich nicht gut finde, auch mit Aluka war ich so ein bisschen zwiegespalten, da macht er wenigstens mit dem Konzept, holt er wirklich das Beste raus. Ich finde, Kites Wiedergeburt an sich gefällt mir nicht wirklich, aber wie er es ausgeführt hat, wie der neue Charakter Kite ist, auch mit der Diskussion dann mit Gon und vor allem die tolle Folge mit dem Koala, da muss ich sagen, ja. Ich bin schon froh, dass ich den Charakter wieder habe, weil sonst hätten wir diese Folge jetzt nicht. Ich muss ja sagen, dass ich den Tod von Kaite jetzt schon auch nicht so doll fand. Also nicht im Sinne von, ich fand es schrecklich, sondern ich fand es nicht so schön inszeniert. Das ist halt ein Kritikpunkt vor allem, den ich habe, ist, dass die Gewaltdarstellung, wenn sie gemacht wird, teilweise unglaublich überstilisiert worden ist. Weil Kites Tod? Das hat mich so aufgeregt mit dem glitzernden Blut, weil ja, das das ist wirklich. hat mich so rausgenommen aus dem Moment. Und da dachte ich, dann ist mir noch lieber, wenn sie es so zensieren, dass gar kein Blut kommt, wie wenn es glitzert. Das war für mich so fehl am Platz. Also ich weiß nicht, wie viel Filme die Japaner gucken, aber seit Twilight, bis sie wissen, dass man Glitzer-Dinge nicht mehr bringen kann. Ja, also genau, das war halt einfach, also glitzerndes Blut ist wirklich so die schwachsinnigste Idee, die es gab. Und ich fand es auch, ja, ich fand Pito war mit einer der geilsten Charaktere im Anime und die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber wie die dann halt da saß mit dem Kopf und das war halt so, guckt her, wir sind so schrecklich und böse und grausam und das war mir halt so unglaublich obvious, so offensichtlich, so. Der Versuch, wirklich besonders hart zu sein, das hat mir einfach nicht zugesagt. Und da fand ich, wenn ich das sehe, und dann sehe ich Folge 131, wo die Gewalt so wahnsinnig gut inszeniert ist, dann frage ich mich, wieso musste man das vorhin so machen? Ist es, weil der Anime an Popularität zugenommen hat und sie sich deswegen mehr erlauben durften? Weil wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir, wieso nicht gleich so? Schreib noch mal die Szene jetzt, welche du meinst. Das ist, als Gon 131 Pito kämpft. vernichtet und dann Pito nochmal aufersteht und ihm den Arm abreißt und so. Und das ist alles kein bisschen zensiert. Das ist fast 1:1 dem Manga nachempfunden. Blut, alles ohne Glitzerscheiß. Und da dachte ich mir dann, Und wieso dieses nicht gleich so? zertrümmerte Gesicht von ihr. Alter, ja, das war wirklich heftig. Ja, 131, die Zahl habe ich mir gemerkt. Ja, das war die erste Folge, die ich dann gesagt habe, okay, die schauen wir jetzt nicht auf dem Laptop, da hänge ich das an den Fernseher ran, dann mache ich alle Lichter aus und dann schauen wir uns die Folge mit Surround Sound auf dem Fernseher an. Ja, das war halt wirklich, ich fand, es war auch schon vorher so ein bisschen das Problem, zum Beispiel im Greed Island Arc. Ich meine, du hast da einen Charakter, der andere quasi in die Luft sprengt. Und auch das war nicht wirklich so optimal umgesetzt, was die Brutalität anging. Es war Nee, eigentlich, weil es. das war nur Rauch und Feuer. Und im Manga hast du dann wirklich, das war so brutal, da hast du dann Gehirnmasse und Gedärme fliegen. Und in Anime waren es dann einfach nur plumpe Explosionen und dann ein bisschen verkohlte Körper. Und Ja, das sieht dann sehr unrealistisch aus. das hat mich auch abartig enttäuscht. Vor allem, jeder hat sich vor dem gefürchtet und so. Und dann hat man einfach gar nicht sehen können, warum eigentlich. Okay, man hat halt diese Explosion gesehen. Punkt. Ja, das stand für mich so, die Gewaltinszenierung stand für mich so im Kontrast zu der Persönlichkeit vom Bomber, weil er einfach so kaltblütig und böse einfach war und grausam. Und dann hast du dann diese fast schon Cartoon-ähnlichen Tode mit diesen blöden Explosionen. Aber ich Ja, fand, ja. da musste ich auch ein bisschen so an, auch One Piece war das ja auch so ähnlich. Ich weiß nicht, war das, wie ist die Wüstenstadt hier, Alabaster. Alabastia, wo der eine irgendwie eine Bombe wegträgt und dann explodiert und dann ist Ja, das war so Kabum, genau. unnötig. Das so, ein bisschen daran habe ich mich ja immer gefühlt. Das war halt so ähnlich so, naja, eigentlich versucht es wirklich krass und hart und brutal zu sein, aber es scheitert halt daran, dass es sich in Nicht dem Sinne selbst. konsequent genug ist einfach. Dann doch wieder in Gang zurückschaltet und er lebt dann eben doch noch. Kann ich halt echt nur, also sowas ist halt wichtig, wenn du brutal sein willst, dann musst du das auch optisch soweit umsetzen. Oder du gehst, also entweder zeigst du es halt wirklich optisch so, oder du gehst halt den Weg und zeigst es nicht und erwähnst es nur, so dass es quasi in der Fantasie belassen bleibt. Aber wenn du es dann zeigst und dann ist es so zensiert, dann hat es einfach keinen Impact. Also es Genau. ist, ich habe dir ja vor kurzem empfohlen, Shinsengai Yori anzugucken und kennst dir die erste Szene. Und das ist Ja. so ein gutes Beispiel für, so zeigst du wirklich Brutalität. Genau, du musst es gar nicht wirklich zeigen, aber es ist schöner, wenn ich mir die Brutalität vorstelle, als wenn mir eine weichgespülte Version davon gezeigt wird. Das fand ich eben auch in Alabasta jetzt bei One Piece. Da gab es ja diesen Typen mit dieser Explosionsteufelsfrucht. Der zum Beispiel alles, was der. Die Popelbomben. Ja, zum Beispiel seine Popel oder wenn er irgendwas geworfen hat, explodiert ist. Und dann waren alle einfach verkohlt. Eine Explosion direkt ins Gesicht und dann hustete ein paar Rußwolken und hat so ein paar Kratzer im Gesicht. Ich hasse es, wie Explosionen generell in Anime, inszeniert werden. Ist halt Weil so, es man immer steht da mit dem so Bizeps hat. harmlos aussieht. Ja, da kann ich nur sagen, Shinsekai Yori, da explodieren halt Köpfe, wie Köpfe explodieren sollten. Ja, ich weiß. Erst Steins Gate und Mushishi, dann Shinsekai. Habe ich nicht lang genug belauert. Ich fand, Greed Island ist ja sowieso bei vielen nicht sonderlich gut angekommen, weil es war echt teilweise sehr Fantasy-lastig. Also das mit den Karten und alles, das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Ich fand es einfach, es hat irgendwie ein bisschen nicht in die Welt reingepasst, dass du plötzlich was hast, wo dann irgendwie Karten eine Rolle spielen, in dem Sinne. Ich glaube, das ist einfach, weil er selbst so ein Gamer ist, dass er einfach Lust drauf hatte, dass er gesagt hat, es ist mir jetzt egal, wie das ankommt. Was ich eben gut finde, er betreibt kein Pandering, er macht nicht etwas, weil er weiß, dass es einfach bei den Fans gut ankommt. Er macht einfach das, worauf er Lust hat. Und ich muss auch sagen, eben viele mögen diese Arc nicht. Ich bin halt selbst so ein Game Freak, deswegen fand ich die Arc. Ich finde sie fast gleich gut wie York New City, einfach weil ich das so interessant fand und so gut ausgedacht, dieses Game. Und weil ich es vor allen Dingen selbst unbedingt spielen wollte. Aber die Arc ist ein bisschen schonend traditioneller. Abgesehen von dem Bomber, der eigentlich echt sauböse ist und so, ist es auch ein bisschen so harmloser. Es ist nicht wirklich so brutal und einfach so ein bisschen Training und gegen irgendwelche lustigen Monster kämpfen und so. Aber da muss ich sagen, dass der Yorkshire Arc da doch wirklich deutlich besser war. Es war halt auch die eine Szene halt einfach, wo die Van Dunkry gar nicht mal zeigt, wie krass sie ist. Ist halt, sowas hast du nicht bei Greed Island. Und deswegen finde ich das halt, es war halt so semi-geil. Es war irgendwie so eine, wenn du halt das davor gesehen hast, was halt teilweise wirklich brutal und sehr, ja, bedrohlich auch war. Als Gon und Killua zum Beispiel von denen gefangen genommen worden sind, war Greed Island eigentlich eher wirklich so eine harmlose, so eine, ja, Kindervariante von dem, was davor war. Ja, ich muss eben sagen, ich habe ganz anderen Bezug dazu, weil ich Die Yawgnuark hatte ich eben mehr oder weniger komplett in den Bansai und habe das jahrelang ständig diese Arc wieder und wieder gelesen und dann irgendwann habe ich realisiert, oh, ich könnte das einfach online weiterlesen und Greed Island war dann nach 5 Jahren Yawgnuh 100 Mal durchlesen die erste neue Arc. Deswegen fühlt sich die für mich viel frischer und origineller an. Aber objektiv ist ein Yawgnuh natürlich viel besser. Ja, meine Meinung, also auch mein Lieblingsart, vor allem was da alles reingebracht worden ist und dann wieder dieses Stärkeverhältnis da, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt geht's abartig ab. Als zum Beispiel, da waren doch diese 10 Schattenbiester da, oder wie viel waren das? Ja, 10. Und dann hat man gemeint, boah, jetzt sind die da und die retten uns. Und die machen die einfach auseinander. Also es war richtig geil. Das war direkt der Ton, Wurm boxt Uwo ins Gesicht und hat sämtliche Fingerknochen gebrochen. Und da wusstest du gleich, okay, jetzt geht's los. Also der Kampf zwischen Uwo und den drei anderen Viechern, der war noch cool, weil der hast du wirklich, du hast gesehen zumindest, dass die was drauf haben. Aber bei dem Rest, das war ein Punkt, so, wo ich wirklich gesagt habe, nee, Leute, das ist scheiße. Weil du hast irgendwelche Charaktere, die dir hingeworfen werden, aller, ey, die sind übelst stark. Und dann sollst du das glauben. So halt, ja, die sind halt stark. Warum? Weil die halt stark sind. Und dann siehst du sie nicht mal kämpfen. Und sie sind tot. Das heißt, es sind, also vom Prinzip her könnten es auch einfach welche gewesen sein, die du halt nicht kennst und die voll die Luschen sind irgendwie. Es hätte für mich den gleichen Effekt gehabt. Ja, kann ich nachvollziehen. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit One Piece, ich will jetzt nicht sagen, dass das die optimalste Lösung ist, aber da hast du die Kopfgelder. Und wenn du siehst, okay, der hat ein Kopfgeld von 300 Millionen Barry, dann weißt du, okay, der muss schon ziemlich krass sein. Und wenn er halt doch mehr hat, dann ist er halt noch krasser. Das ist irgendwo, da hast du eine Relation zu anderen Charakteren, die du bereits kennst. Ja, auf der Und anderen Seite will ich immer sagen, dass es so cheap und einfach ist, das einfach mit den Kopfgeldern zu regeln, aber auf der anderen muss ich einfach sagen, ich liebe das mit den Kopfgeldern und ich bin jedes Mal gehypt wie ein kleines Kind, wenn die Strohbande neues Kopfgeld bekommt und wenn ein neuer Charakter auftaucht und dann auf einmal so, boah, wird sein Kopfgeld eingeblendet und ich denke mir so, boah, vor allem als sie da auf diese Blasen, Dings da halt, wo es zur neuen Welt geht mit dem Sklavenhandel und so und da kamen die ja. ganzen anderen Kapitäne und was die alle für Kopfgeld hatten, ey, das war schon Oder richtig auch geil. geil, immer mit so Marine, jemand von der Marine kommt, dann kommt erstmal so sein Titel und so Admiral, das und das, und du denkst so, boah, Alter, jetzt geht's ab. Und Ja, das wie hast du eben bei Hunter x Hunter, da taucht ein Charakter auf und dann kann er alles sein. Er könnte die größte Lusche sein oder heimlich der stärkste Kämpfer. Oder ein und Charakter das wird als der Oberboss aufgebaut und dann wird eine Seite später von irgendwem einfach locker abgefertigt. und genau das fand ich halt problematisch in dem Sinne. Man muss es halt nicht immer machen, aber gerade bei den Schattenbiestern, wo ich mir sage, also die Mafia, ne? So und überhaupt so, was ich was gesagt habe, ja, die zehn Dons, die Welt beherrschen quasi, die Unterwelt, kommen zusammen und das sind ihre stärksten Kämpfer. Und die können nicht mal die Phantombrigade, zumindest einen davon irgendwie groß aufhalten. Also gut, Uro haben sie aufgehalten, aber selbst der hat es im Prinzip überlebt. Und dann finde ich das halt einfach, es ist einfach unpassend, meiner Meinung nach. Es ist halt einfach wirklich so ein, es fehlt die Relation, meiner Meinung nach. Und auch so ein Punkt, der mich halt immer ein bisschen nervt, ist, dass die Mafia-Bosse sind ja auch so abgemoxt worden. Ich so, ey, du führst eine Mafia an und du hast Untertanen, die dich locker besiegen könnten. Warum bist du Mafia-Boss? Das ergibt für mich, Ja, ergibt für mich irgendwie. das ist in der echten Welt auch so. Da ist in der Mafia, die an der Spitze sind, nicht einfach körperlich wahnsinnig stark. Da musst du auch ein bisschen realistisch sehen und von dem schonen Anime-Gedanken weggehen, dass oben das Anführer nicht gleich einfach Stärke bedeutet. Das Ja, okay. kommentiert Meruem ja auch, als er den König da den Diego konfrontiert und dann erfährt er von Puff, dass Menschen ihre Anführer nicht aufgrund von körperlicher Stärke, sondern Blutsverwandtschaft und so weiter wählen. Okay, hast du Black Lagoon gesehen? Nein, nur die erste Folge. Weil da ist zum Beispiel die Anführerin von der russischen Mafia, die hat da schon einiges drauf und da weiß man schon, warum die Boss von der Organisation ist oder der Typ von der chinesischen Mafia. Da ist das zum Beispiel so, dass die ordentlich was drauf haben. Und bei Hunter x Hunter wirkt das halt echt eher so, ja, das sind wirklich irgendwelche fette Säcke wie dieser Diego. Naja, ich finde aber, das haben die bei Netero richtig geil gemacht. Die haben den ja am Anfang vorgestellt gehabt und da hat man ja gesehen, die haben, Gon und Killua haben mit dem hier um den Ball gespielt. Also am Anfang war das dann irgendwie so eine kleine Spielerei und dann haben die aber irgendwie dann gemerkt, dass er doch so leicht was auf dem Kasten drauf haben muss. Und am Ende und einfach diese Szene dann, wie er in diesen Ameisenpalast da, in diesen Palast da rein bombardiert kommt, ist ja unfassbar. Mit seiner Backstory, hey, wie er da jahrelang meditiert und jeden Tag 10.000 Mal schlägt und so. Ich finde den Charakteraufbau von Netro richtig cool. Vor allem finde ich es auch cool, dass er so weit entfernt von perfekt ist, was seinen Charakter angeht. Er ist so ein Egoist. Er macht wie Jin alles nur zu seinem persönlichen Entertainment. Auch wie er dieses ganze Hunter-Election-Zeug noch nach seinem Tod dirigiert. Einfach so, dass sie so viel Stress wie möglich haben nach seinem Tod. Ich fand halt, der Kampf zwischen Gon und Killua fand ich auch ganz lustig, wo dann Killua dann halt auch einfach mal sagt, hey, das hat keinen Sinn, weil er hat noch nicht mal seine rechte Hand benutzt und das Coole war halt einfach, dass Gon, dem war das egal, sondern er hat sich dann halt das Ziel gesetzt, dann bringe ich ihn dazu, dass er seine rechte Hand benutzt und das war halt auch sowas, das war halt so einer der besseren Momente von Gon, wo dann halt so ein bisschen so sein Engagement gezeigt worden ist. Ja, solche Momente gibt es immer wieder, besonders halt zwischen Gon und Killua, und die schätze ich wirklich sehr. Diese Charaktermomente zwischen Gon und Killua. Und ich finde es auch schön, dass von Anfang an relativ deutlich illustriert wird, dass Killua auf einem ganz anderen Level ist als Gon. Killua ist auch der einfach mal wie bei den Piraten einfach mal agiert und einfach mal seine Stärke zeigen möchte, als er da den Fettsack im Sumo-Ring grillt, weil ihm einfach eine Flasche Alk Ja. über den Kopf haut und die dann mit so Fingerschnippen anzündet. Ach, da weißt du auch was Schönes hin, nämlich im Green Island Arc. Das fand ich nämlich, wie Küstenabschnittskarte da kriegen soll. Das fand ich irgendwie unpassend. Also ich meine, es hat im Green Island Arc hat es gepasst. Es hat Sinn gemacht, weil du battlest deine Gegner halt nicht mit der Kraft, sondern mit Karten. Aber dass du dann halt ein Völkerballspiel hast, um die Karte zu bekommen. Aber ich finde das so faszinierend, dass Togashi in seinen Shonen ein Völkerballspiel als das kleine Finale einer ganzen Arc einbauen kann. Und für mich zumindest funktioniert es völlig und ich liebe das ganze Völkerballspiel, wie es inszeniert ist, vor allem, dass ihnen Hisoka noch hilft dabei, wie sie im Team denken und wie auch die Wie man die Nennfähigkeiten da zum Kräfte Spiel einsetzen kommen. kann. Genau, wie das Nennen eingesetzt wird in diesem Spiel. Ich liebe das Dodgeball-Spiel. Vor allen Dingen finde ich es auch schön, dann, dass Razer einen Bezug noch zu Gons Vater hat. Also es ist wahrscheinlich das bestinszenierte Völkerballspiel der Welt, aber ich fand es halt also wirklich im Vergleich zu dem Arc davor schwierig. Also ich meine, war das zuvor zum Beispiel zu Themen angeschnitten wurden, die halt zum Beispiel Handel mit menschlichen Organen und sowas, und dann spielst du Völkerball. Das ist Ja, halt. es ist schon ein sehr krasser Tonwechsel. Und also das auch, ich fand ja die Familie Nostrada, das war eigentlich ganz cool, wie die beiden, also du hattest ja die Tochter, die wirklich komisch war, also Kind, was halt so auf irgendwelche Körperextremitäten steht und alles. Und dann die ganzen Bewacher, das war eigentlich alles ziemlich cool gemacht. Das fand ich auch, hat halt so gepasst, weil du hattest da halt keine Übermenschen, aber du hattest da dort Leute, die das, was sie konnten, sehr gut konnten. Also Kurapika war halt schon ein bisschen Boss, aber du hattest auch dieses Hasenvieh, die Ratte da, Melodie. Senritsu oder so. Ah, ich glaube, die hieß im Anime Melody oder so, ja. Die halt, das war eigentlich eine coole Fähigkeit und hat es auch noch einige andere. Und da hat es da halt wirklich so, das hat wirklich das Gefühl, die sind halt nicht übermächtig, aber die wissen, was sie tun. So in dem Sinne. Die Arc besticht natürlich auch ganz klar durch die Antagonisten der Arc, weil ich finde die Phantomtruppe einfach so wahnsinnig cool und interessant, und ich finde es einfach genial. Das zieht sich ja aus, abgesehen vielleicht noch vom Bomber, aber zieht sich eh durch, dass die Bösewichte nicht einfach böse sind und irgendwie die Weltherrschaft erlangen wollen oder so, sondern dass sie einfach, dass ihre Ziele einfach in eine andere Richtung gehen, wie die der Hauptcharaktere, und dass sich das einfach kreuzt teilweise und sie deswegen aufeinandertreffen. Ich fand auch den Aufbau richtig gut. Also man hat ja schon früh von der Phantombrigade erfahren. Ich glaube, erste Erwähnung war ja da bei diesem Turm, bei diesem Gefängnisturm, wo Kurapika das erwähnt hatte. Nee, sie sagt es schon ganz am Anfang bei Auf dem ihrer, Schiff. auf dem Schiff, Auf sagt dem sie Schiff schon. schon. Aber da deutet sie es eben noch weniger an. Es ist wirklich immer, du erfährst von Folge zu Folge immer ein bisschen mehr über die Truppe. Bis Ja. dann eben der Fake kommt, und danach wird, glaube ich, Hisoka als erstes Gruppenmitglied gezeigt. Enthüllt quasi. Als Fake-Mitglied quasi eigentlich. Ja, genau. Das ist Und dann genau. auch nochmal ein cooler Twist. Eben, das ist die andere Fähigkeit von ihm, diese Texturmanipulation. Ist auch wirklich sehr cool, wer das einsetzt. Zum Beispiel für die Vorhersagen da von Neon. Und das Schöne war halt, dass die Phantombrigade, die war halt auch sehr abwechslungsreich in den Fähigkeiten. Haben wir jetzt auch ein neues Mitglied mit Killuas Schwester oder so. Das ist Das eigentlich. ist Ist der Kilos Bruder. Bruder. Das ist tatsächlich ein Typ. Die Nee, ich meine nicht Illumi. Soldi-Familie hat nur, nee, nee, nee, alle Familie, alle Kinder der Soldi-Familie sind Männer. Auch Kaluto in dem Kimono und Aluka, die mit den Wünschen. Das sind alles Jungen. Nein, oder? Doch, Doch. das ist halt typisch Togashi. Pito ist auch ein Mann im Manga. What? Das wusste ich jetzt nicht. Doch, doch, also Pito ist eh schon, das ist so ein Running Gag in der Community, so der Trap-Charakter, so immer diese Diskussion, ist es jetzt ein Typ oder ein Mädchen, was will Togashi damit sagen, bla bla bla. Das ist so schlimm in Animes, dass du wirklich. Dass manche so Figuren so weiblich aussehen und dann sind es Männer. Aber du guckst ja auch Steins Gate gerade. Da ist Ja. das ganz lustig Ja. umgesetzt. Ja, Steins Gate, da waren wir vor allen Dingen schon da, als er dem vermeintlichen Typen dann zwischen die Beine greift, und dann ist es dann auf einmal doch ein Mädchen. Das fand ich schon sehr gut. Vor allen Dingen immer dieses "He's a dude". Spoiler! Ja, stimmt, tut mir leid, das musst du dir unbedingt nicht ansehen, Sam. Das ist wirklich gut. Werde ich. Aber jetzt Ja, noch also. zu weiblichen Charakteren noch schnell. Was ich auch sehr schätze und respektiere an Hunter x Hunter: es kommt völlig ohne Fanservice aus. Du hast keine Nami, die jedes Mal, wenn es die Situation in Fan zulässt, sich ein Bikini im Bikini präsentiert. Abgesehen davon, dass ihre Titten von Arc zu Arc immer größer werden. Oder Fairy Tail, wo es komplett außer Kontrolle geraten ist, mit Beach-Folgen und so weiter. Ist es nicht sogar so, dass in den neuen Folgen das Nami da ständig, also nur Bikini trägt? Ich glaube Ja, sogar, in ja. den meisten Folgen. Also so ungefähr seit mit Sky Island hat es angefangen, und seit da trägt sie fast nur noch Bikini und hat auch deutlich, deutlich größere Oberweite, auch im Manga. Wenn man das mit der ersten Folge vergleicht, das ist so lustig. Ja, am Anfang ist ja A höchstens B-Cup und danach hat die wirklich so riesige Wassermelonen. Ah, das erinnert mich an den schlimmsten Arc, der ever in einem Shonen gemacht worden ist. Dieser Welche? Ach, Frauen in so Arc. Fraueninsel, nee, ich meinte sich Sky Island Arc. Aber die Fraueninsel Arc, ich weiß, was du meinst, die ist so, ja. Hatte ein paar gute Sachen, aber hauptsächlich. Nein, hat sie nicht. Wir Nein. müssen eh noch einen One Piece Podcast machen, unbedingt. Das kennen wir hier sowieso alle. Ja, in 20 Jahren, wenn es vorbei ist. Das haben wir Man schon könnte gesagt. zumindest mal einen Pre-Timeskip Podcast machen. Ja, also wenn es eine Gelegenheit bietet, vielleicht wenn der aktuelle Akt dann mal abgeschlossen ist. Aber um zu deinen Punkt zurückzukommen, ja, das ist wirklich angenehm, dass es ohne Fanservice auskommt. Und trotzdem finde ich, hast du halt eigentlich wirklich coole weibliche Charaktere. Also die eine, die. Bisky, ihre Ja. Lehrerin, die ist natürlich der Bisky, beste. absolute Hammer, Bisky Krüger. Krüger. Allein ihre, also spezielle Fähigkeit ist so geil. Und wie sich Killua direkt darüber lustig macht, wie nutzlos es ist. Ihre Fähigkeit ist ja, sie will sie ihn erst nicht verraten und dann kommt die große Enthüllung ihrer Fähigkeit und das ist dann einfach so eine. Was eine Beauty-Assistentin, die sie massiert und ihr die Haare macht. So gut. Oder wo die sich einfach auf einmal wie so ein Hulk auf einmal verwandelt. Das, ja, das Frame, wo der Typ dann ihre Faust ins Gesicht bekommt. Und ihre Faust ist einfach mal fast genauso groß wie sein ganzes Gesicht. Und er ist einfach weg. Einfach das Gesicht zerschmettert. Oder die von der Phantombrigade, diese Pinkhaarige, die Hisoka verarztet, die finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, sie ist wirklich, sie hat auch so Wie ein hieß sie, bisschen Machi oder wie hieß die? Machi, Machi. Machi, genau. Da gefällt mir ihre Fähigkeit gefällt mir auch sehr gut, weil sie eben auch sehr flexibel ist. Sie benutzt da ihre Nadeln als Ortungs Ding, als quasi wie als GPS Sensor, dann um Körperteile wieder anzunähen, natürlich um zu kämpfen. Und das finde ich wirklich sehr cool. Ich finde auch ihren Charakter, der ist halt einfach so nüchtern und ist halt sehr lustig zu sehen, wie Hisoka versucht, die ganze Zeit sie zu provozieren oder Das sie ist zumindest eh generell. anzubaggern. Hisoko versucht immer, er provoziert ständig alle. Er möchte alles zu einem Kampf eskalieren lassen. Ja, Oder so zumindest zu gut. einem Konflikt und geizt sich daran auf. Und sie bleibt halt einfach total cool und tut so, als wäre sie total scheißegal. Das ist halt wirklich. Das fand ich sehr cool an ihr, oder? Diese eine im Ameisen-Ark, die Verrückte, Welche von der die True? dann später zur Ameise wird. Wen meinst du jetzt? Die mit den Messern. Ach, Palm, genau. Ja, die ist sowieso. Ah! Vor allem ihr Makeover. Ja, sie ist ein wirklich, wirklich interessanter Charakter. Ich finde vor allen Dingen, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber man muss sie zumindest respektieren für ihre Konfrontation mit dem König. Ich finde diesen Moment so wahnsinnig gut. Ist für mich einer wirklich der Top-Momente der Chimera-Arc sowieso, aber auch generell. Und ich finde, die wird sehr oft unterschätzt. Und gerade dieser Da, wo Moment sie schon zwischen ihr, als Ameise war. als der König vor ihr knien möchte. Dieser Moment Ah, ist genau, mir ja. so nah gegangen. Ich fand halt auch einfach zum Beispiel die Beziehung zu Gon, wie sie dann halt so wirklich besessen von ihm ist und eigentlich dann sagt, ich muss euch umbringen, wenn ihr es nicht schafft. Und dann halt aber quasi in Liebe oder Besessenheit oder was auch immer es dann doch lässt. Das ist halt einfach, ist wirklich geil. Das war eh eine sehr witzige Comedy-Wahl. So, du hast diese extrem dunkle Arc und dann war diese lustige Date-Episode da mittendrin. Ja. Vor allen Dingen, wo Gon und Killua im Fitnesscenter trainieren mit diesen riesigen Gewichten und die Erwachsenen rundherum gucken sie nur blöd an. Und dann, als Gon erwähnt, dass er schon Erfahrungen mit älteren Frauen gemacht hat, und Killua ist total schockiert. Ja, oder da muss ich auch mal wirklich sagen, großen Respekt an die Voice-Actorin von Palm, weil die hat das so unglaublich gut rübergebracht, wie sie so total. Ja, definitiv. Generell bin ich sehr, vor allem Gon gegen Ende der Chimera-Arc, Megumi Han heißt die, glaube ich. Das Voice Acting ist, wenn es wirklich gut ist, dann ist es extrem gut. Die Frauen einfach so gute Synchronsprecherinnen sein werden. Ohne Scheiß. Aber Natürlich, Rest in Peace, wie er auch immer hieß, der Netero anfangs gesprochen hat. Der ist ja leider gegen Ende der Chimera-Arc gestorben und für den Kampf gab es dann einen neuen Voice-Actor. das wusste ich gar nicht, aber das ist tatsächlich sehr traurig. Ja, vor allen Dingen, weil eine Folge später Netero gestorben ist. Schicksal, Zufall, Illuminati. Der hätte tatsächlich mal nicht so lange warten dürfen mit dem Arc. Ja, das haben sie davon, wenn sie sich so rausgezögert haben. Da gab es für mich auch in der Chimera-Arc, da ist so die paar Folgen, die auf die erste Konfrontation zwischen Pito und Gon hinarbeiten, die sind, da gibt es ein paar Pacing-Schwierigkeiten. Da sind dann die Handlungsstränge schon etwas langgezogen. Ansonsten muss ich wirklich Respekt, kein Filler, nichts, auch nicht während den Folgen. Nur eben in diesen 4, 5 Folgen während der Chimera-Arc ist es die Handlung etwas langgezogen. Und das ist Zwei Killer sind dabei in der Serie ja insgesamt, oder? wenigstens ganz am Anfang und es sind Folgen, die man komplett skippen kann. Nee, aber das war angeblich so gemacht, dass sie es von der Folgenaufteilung so machen können, dass die Konfrontation zwischen Gon und Pitu auch wirklich eine Folge lang ist. Angeblich. Das Problem, fand ich, war mit dem Pacing meiner Meinung nach, dass die ganze Zeit quasi ein Kampf angeteased worden ist. Du wusstest, irgendwann kommt Gon gegen Pito und irgendwann wird auch der König aufs Fressbrett kriegen. Aber es hat halt ewig lang gedauert und du hattest halt meiner Meinung nach recht wenig Highlights dazwischen. Ja, es war besonders mühsam, wenn du das wöchentlich bloß hattest, weil die Folgen kamen dir dann echt wahnsinnig kurz vor, weil jede Folge war nur so aus Bruchstücken von verschiedenen Handlungssträngen zusammengewürfelt. Sie haben ja auch die Handlungsabläufe noch ein bisschen umgeändert für den Manga, aber das war schon dann etwas zäh teilweise. Aber ihr dürft euch sowieso nicht beschweren, weil die 2 Jahre Pause kam damals vor dem Kampf zwischen dem König und Netro und Pito und Gon. Ungefähr gerade beim Anfang des Kampfes, beider Kämpfe, weil die simultan liefen, kam dann 2 Jahre Pause. Also beschwert euch bitte nicht. Tja, gut, den wir Weile haben. Ja, die ganze Aber Arc meine Frage, ging 6 Jahre. eine Ja? Frage wegen den Ameisen. Du hast ja am Anfang dieses Mutterexemplar. Wo kommt das her? Das wird in den neuen Kapiteln wird darauf eingegangen, in den neuen. Das hängt zusammen mit dieser unentdeckten Welt rundherum. Also ich kann dir Okay. so viel sagen, dass die Ameisen wirklich von einer anderen Welt kommen quasi und deswegen vom Power-Level auf einem ganz anderen Niveau sind. Ja, das war halt sowas, was halt im Anime noch nicht erklärt worden ist. Und das war halt, ist jetzt nicht so alles schlimm gewesen, aber es war halt wirklich eine offene Frage, wo die dann jetzt plötzlich so eine quasi übermächtige Rasse dann herkommt. Ich muss Aber. auch ehrlich sagen, als ich den Manga zum ersten Mal bis zu diesem Punkt gelesen hatte und als die Chimera-Arc angefangen hatte, habe ich sehr lange gebraucht. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich es, glaube ich, sogar erst beim zweiten Mal durchlesen dann auch wirklich schätzen konnte. Weil am Anfang war für mich dieses neue Konzept so fremd, weil es ist bis zu dem Punkt verglichen mit anderen Shonen sehr realistisch, auch das Setting in der Welt der unseren so ähnelt. Und dann kommen diese quasi Aliens und dann wurde es für mich so, boah, jetzt wird es zu Dragon Ball, was ist hier los? Aber im Endeffekt ist es meine Lieblings-Arc. Also, ich habe sie auch zigmal durchgelesen. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich den Manga, den Anime nochmal komplett durchsehen werde. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Stehe dem ein bisschen zwiegespalten gegenüber, weil, also es hängt wirklich an zwei Charakteren. Also auf der einen Seite hast du Pitu, was halt einfach ein unglaublich geiler Charakter ist. Der hat mir so viel Spaß gemacht, einfach jede Szene mit ihr, allein wie sie dann immer irgendwo rumsitzt, mit ihrem Blick dann so wirklich interessiert und verspielt, irgendwas Halt betrachtet. dieses Katzenhafte, das war sehr, sehr cool umgesetzt. Und dann hattest du Puff. Und das war mit der nervigste Charakter, den es gibt. Das ist, ich, man hatte wirklich das Bedürfnis, ihm mal ins Maul treten, weil der einfach, also es war ja nicht nur schlimm, dass er irgendwie, keine Ahnung, relativ hässlich designt war oder so, sondern das, was mich am meisten aufgeregt hat, ist, dass er immer so ewig lange Reden geschwungen hat. Er hat dann angefangen, über irgendwas zu reden. Es ist so eine schöne Szene, wo sie irgendwie mit dem König reden. Und da hast du ja Pitu, die sagt drei, vier Sätze. Dann hast du diesen anderen, wie hieß der dritte? Yuppie. Yuppie. Yuppie, der sagt einen Satz. Und Puff, der verbringt fast 2 Minuten, dem König einen Vortrag zu halten. Und das hat einfach so genervt. Und ich, ja wirklich, bitte, bitte, halt die Fresse. Da ist auch die Community ganz. Also generell wird Puff einfach gehasst von sehr vielen. Ich hatte anfangs auch dieselben Schwierigkeiten mit ihm. Nur schätze ich Puff nun einfach als wahnsinnig guter Charakter. Er ist so tragisch in seiner Charakterisierung und in seiner Charakter-Arc. Und vor allen Dingen treibt er fast alleine den kompletten Plot der Chimera-Arc voran. Besonders nach der Bombe. Mit seinen ganzen Intrigen und seine Beziehung zum König ist auch so wahnsinnig wichtig. Und sein Tod am Ende ist so, er ist offscreen, emotionslos, er ist ganz alleine und er ist für mich ein wunderschöner, tragischer Charakter. Aber die meisten hassen ihn einfach. Und ich ihn So. eigentlich anfangs auch und er ist auch sehr nervig und seine wahnsinnig subtile Homoerotik kann auch mir zu viel werden, besonders als sie erfahren, dass der König doch noch lebt. Und dann tanzen sie 5 Minuten lang ekstatisch durch den Himmel und weinen Tränen und rotzen rum. Und es ist einfach so fast schon absurd. Ich fand es auch irgendwie die ganze Zeit so nervtötend, ja, wie das so zwanghaft rübergebracht worden ist von ihm, mit minutenlangen Reden seinerseits, warum er nicht herausfinden darf, dass hier, wie ist das kleine Komugi. Mädchen, mit dem er, ja genau, ich meine, irgendwann haben wir es mal gepeilt, dass er es nicht herausfinden soll, aber es wurde immer und immer und immer wieder erzählt und erwähnt und warum und dies, das. Ja, das ist halt auch problematisch mit der Adaption. Du hattest halt im Original einfach sehr, sehr, sehr viel Text immer. Und das ist sehr schwer umzusetzen, ohne das Material einfach zu kürzen. Naja, ich mag einfach bloß keine Charaktere, die mir auf die Nerven gehen. Und da ist halt einfach Puff, das ist einfach so ein unglaublich nerviger Charakter. Obwohl, ich muss sagen, Chitu, der Leopard, das war auch unglaublich nerviges Vieh. Aber er war halt wirklich noch witzig in dem Ja, Sinne, dass. er war halt witzig, während Puff wahnsinnig melodramatisch war. Ja, Chitu war halt einfach. Er hat immer so getan, ey, ich bin der Coolste. Und wo er sich dann seine Fähigkeit besorgt, wo er gefangen werden muss, und der mit der Pfeife dann halt einfach sagt, nö, ich leg mich jetzt hier hin und penne. Ja, es ist einfach so, und er hat sich das so nicht gut genug ausgedacht und am Schluss aus der Not erschafft er noch diese völlig sinnlose Armbrust und wird dann einfach besiegt. Und am Schluss wird er von Silver pulverisiert. Und das ist auch so ein heftiges Ende für ihn. Ein Typ mit dem Rauch ist ja eh so ein richtig krasser Motherfucker einfach. Ich finde ihn so Morell richtig ist lässig. so ein cooler Dude, Mann. Vor allen Dingen, ey, ich meine, seine Fähigkeit heißt Deep Purple. Das ist so brutal nice. Ich fand halt, der Arc hat teilweise wirklich coole Charaktere hervorgebracht. Also von den Ameisen. Also Chito war halt sehr cool. Das Chamäleon, dieses Medron war eigentlich auch ziemlich nice. Und der Oktopus, nicht der Oktopus, sondern die Krake, der war auch. Eben noch der Oktopus. Ikalgo oder wen? Ikalgo, ja. Der Und war auch immer. Welfin. Ja, Was Welfen. auch häufiger Kritikpunkt ist bei vielen Fans, dass sie, oder generell Leuten, dass sie einfach sagen, dass viel zu viel Zeit mit unwichtigen Nebencharakteren verschwendet wurde. Ja. Und da bin ich so strikt dagegen, weil ich das so schön finde, dass selbst diese Charaktere so viel Entwicklung erhalten, so viel Fokus erhalten und dann gibt es sogar noch ein Payoff. Ich meine, Welfin rettet quasi die Welt. Mit einem Wort. Mehr Nachdem oder er weniger. 100 Jahre, nachdem er 100 Jahre alt hat in 10 Sekunden. Es ist dann so lustig. Wie der auf einmal dann aussah mit so die Strähne weg und dies da. Und ich finde das Team, das sie am Schluss bilden, auch so witzig. Mit Hina, Bizef, Melfin in dem Van. Es ist so genial. Und ich will so wenigstens so eine kleine Nebenarc haben, wenigstens so die lustigen Abenteuer von Bizef, Melfin und Hina. Das könnte man als Füller nutzen, jetzt bis in 2 Jahren der Manga weitergeht oder so. Das wäre wirklich, keine Ahnung, vielleicht einfach so eine bisschen leichter, bisschen mehr Comedy. Einfach Filler, wie sie Meteorstadt unsicher machen und generell die Welt. Aber Hina war wirklich, das war ein cooler Charakter irgendwie. Also ich finde es so schade, dass sie so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber meine Frage, welches Tier sollte die denn darstellen? Weil du hattest ja, meist waren das irgendwelche Tiere. Und was sollte Hina? Die war Teil Raubkatze, genau wie die war ja auch in Leol und Chitos Squad. Nur war bei ihr ähnlich wie bei Pitu das menschliche Aussehen viel dominanter, aber in einer Szene sieht man, sie hat so Pelz auf dem Bauch und ich glaube so und zusätzlich noch so Katzenpfoten. Ja. Ach so, ja. Was ich Aber an ihr so cool fand, ist, dass irgendwie sie wird von Welfin auf Leol angesprochen, dass er tot ist oder so und sie erinnert sich nicht mehr an ihn. Er war vorher ihr Anführer. Und sobald er gestorben ist, hat sie ihn einfach vergessen und war ihr scheißegal. Ich finde sie einfach so witzig. Auch ihre Interaktion, als sie Bizef rettet, weil sie, ihr ist alles irgendwie egal. Sie ist einfach neugierig. Auch ähnlich wie Pitu. ich fand Sasan irgendwie cool, aber die Skorpion sollte es sein. Aber auch nur, weil die dann Gegrillt gegen wurde. Phaeton gekämpft hat. Und boah, ich finde Phaeton so unglaublich krass. Er ist eh so ein Liebling. Er ist einfach der absolut typische, mysteriös coole Charakter. I Und don't give a fuck, ich regel kurz, dass du das was nachhängst. es ist, wo er den Schirm auspackt, dann klappt er den Schirm auf und schon ist er weg mit der Klinge. Es ist so brutal cool. Und auch wie er da durch die Menge der Mafia-Handlanger flitzt und einfach ihre Köpfe wegfliegen. Es ist so gut. Ich finde es abartig genial, diesen Charakter. Und vor allem die Fähigkeit ist abartig krass. Pain Packer, das ist echt cool. Und dann Rising Sun noch. Oh. Und er möchte ja auch Gon foltern. Er möchte ihm einen Finger nach dem anderen brechen, als er und Killua da bei ihnen in der Base sind. Er Das ist ist schon so sehr richtig kalt. krank. Es wird irgendwie Ich auch weiß. noch erwähnt, so, typisch Phaeton, er liebt es zu foltern. Hahaha. Ich fand halt auch schön, wo sie dann gegen Zazan gekämpft haben, dass man die Phantombrigade mal gesehen hat, was die denn so wirklich drauf haben. Oder also, dass man halt einige Charaktere nochmal, also der eine, der Boxer da, ja, mit dem Pfeifenkörper, der war cool. Und da hat man halt noch gesehen, wer das eigentlich noch alles so ist, wer noch alles dabei ist. Und die Szene dann am Ende, wo sie halt alle daneben stehen und darauf warten, dass Phaeton dann hier besiegt wird, damit sie dann endlich gegen Zazan kämpfen können und er dann halt ein bisschen überreagiert und sie dann alle sagen, raus hier, so schnell wie es geht, wenn du überleben willst. Was dann halt auch zeigt, dass sie sich bisher wahrscheinlich noch zurückgehalten haben mit ihrer Kraft. Ja, ich liebe die Gruppendynamik der Phantomtruppe. Das ist einfach, sie haben so einen Spaß. Auch als Ubo gegen die ganze Mafia und gegen die Dings kämpft, sitzen sie einfach um und spielen Karten und warten, bis es Ja, vorbei Mann. ist. Und dann, ey, warn uns doch, wenn du hier rumschreist, ey, meine Ohren. Ja, wirklich, ey, der schreit jemanden tot. Das ist so genial gemacht. Aber ja, wir waren ja gerade bei den Ameisen. Da fällt mir jetzt halt gerade auf, wo ich die ganzen Namen sehe. Das ist teilweise ein bisschen einfallslos, wenn ich mir da durchlese, dass einer Alligator heißt und aussieht wie ein Alligator. Ja, das stimmt schon. Und der Ist ja bei den Cheetah meisten. heißt Cheetoo. Es ist auch ein bisschen hilfreich, weil Hunter x Hunter hat sehr unkonventionelle Namen. Aber das finde ich auch praktisch. Du kannst dir vielleicht den Namen nicht mehr genau merken, aber du kannst die ganzen Charaktere wenigstens klar unterscheiden. Ich lese jetzt gerade Terraform Mars und da sind die ganzen Charaktere, da gibt es so viele Charaktere, die ganzen Designs sind so Standard und identisch. Dann haben alle noch diese blöden japanischen Namen, die alle gleich klingen, und ich habe da so Mühe, die Leute auseinanderzuhalten, und dann stirbt wieder wer, und ich weiß nicht, ob ich jetzt traurig sein muss, weil ich nicht mehr weiß, wer das ist und wie er in Bezug zu den anderen steht. Und das finde ich wenigstens schön, dass ich die wenigstens gut alle identifizieren und auseinanderhalten kann. Und wenn ich den Namen erwähne, dann weiß man meist gleich, von wem ich spreche, zumindest bei den Ameisen. Die Menschen haben ja total strange Namen teilweise. Die sollen ja nach Essen benannt worden sein. Zum Beispiel Biscuit oder Paprika oder sowas. Das soll irgendwie damit eingeflossen sein in der Namensgebung. Ja, das ist ja auch bei bei Dragon Ball, was die für Namen haben. Son Ja. Gokus Frau heißt, Son Goku heißt irgendwie, ist irgendwie so die Bezeichnung für so eine typische Reisspeise oder so. Chi-Chi heißt einfach Möpse. Das ist schon witzig. Ja, was ich dann noch cool fand, halt, die Namen waren jetzt vielleicht nicht so toll, aber das Schöne waren, dass die Persönlichkeiten sehr unterschiedlich waren und dass die halt alle wirklich so was Eigenes hatten. Das fand ich cool. Ja, Also und du, auch also die Unterschiede, dass bei den einen die Vergangenheit noch stärker präsent war im Kopf und andere ihr altes Leben komplett abgelegt hatten und so. was ich schade fand zu den Charakteren, dass man zu manchen zu scheinen wie hieß der Gyro oder sowas, dieser Gyro, ja. Unterweltboss da, der hat man im Ameisenhaar die ganze Zeit über den geredet, geredet, geredet und hey, wir haben ihn früher gekannt und so, es war der Badass und sowas, wir sind in seinem Lager, dies, das, aber dann nichts weiter. Das ist auch sehr schade. Ich weiß nicht, wieso sie das rausgenommen haben, aber im Manga hast du noch ganz klar eingedeutet, dass Jiro als Ameise wiederbelebt wurde, seine ganzen Erinnerungen beibehalten hat und sich von der Kolonie trennt und wieder seinen eigenen Weg geht, um ein neues böses Imperium zu gründen. Und im Anime wird einfach nicht mehr erwähnt und wir müssen annehmen, dass er einfach gestorben ist. Das finde ich schade. Weil du Nicht hast hier ganz. das Mega-Setup, dass er wahrscheinlich wieder zurückkommen wird. Nicht ganz. Es gibt im Dialog zwischen Welfin und Igaloo, gibt's noch, reden sie über ihre Vergangenheit und also ich weiß es nicht, ob das so, ob ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, aber wie ich es mitbekommen habe, waren die beiden, also Welfin und Ikaru waren Freunde Ja, die waren und beide Unterlinge von Gyro. so wie ich das halt mitbekommen habe, sind sie beide überzeugt, dass er noch lebt und sie wollen sich auch auf die Suche nach ihm begeben. Ja, das sind sie schon, aber das ist, sie sind einfach überzeugt davon, weil sie seinen starken Charakter so gut kennen. Sie sagen einfach aus Überzeugung, ich bin mir sicher, dass er noch lebt. Aber wir wissen das nicht. Wir müssen es einfach, wir können es nur genauso annehmen wie sie. Und viele, viele Fans haben angenommen, dass er einfach tot ist, weil er nicht mehr erwähnt wurde. Und dass sie, und sagen dann auch, ach schade, jetzt gehen die den Gyro suchen, dabei ist er schon lange tot. Wohl im Manga hat es einfach eine Seite, wo schön gezeigt wurde, dass er sich von der Kolonie löst und wieder in so Kapuze und so, aber angedeutet als Ameise seinen neuen Weg geht. Und das ist halt wunderbares Setup für auch eventuell Filler, wie sie nach Meteorstadt gehen und Gyro suchen, der da so ein neues Imperium aufgebaut hat oder so. Ja, Meteorstadt sollte sowieso noch mal ein bisschen mehr beleuchtet werden. Das war Das ist sowieso noch mal mehr deutlicher im Manga. Da gibt es nämlich noch so ein Kapitel, wo einfach so ein wie ein Hacker von der Regierung nach dem angeblichen Tod der Phantomtruppe, die ja ihren Tod gefaked haben, erklärt er noch irgendwelchen anderen Mitarbeitern Meteorstadt und wie die Stadt genau funktioniert. Und das ist schön realistisch, detailliert aufgezeigt, erklärt alles und im Anime dachten sie sich, muss nicht sein und haben es komplett weggelassen. Aber da wir gerade von der Phantomtruppe reden, da fällt mir noch eine Frage ein. Am Ende von Yorkstadt, da entschließt sich doch die eine hier ihre Erinnerung nur auf 8 Leute oder so über zu übertragen. Was ist Genau. denn mit den anderen passiert? Was mit den anderen? Na, sind die anderen, sind die dann noch, sind die sind glaube ich nicht mehr mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wer fehlte denn da? Ich meine, Hisoka fällt weg. Und natürlich. Lucifer Krono fällt weg. Uwo fällt weg. Was Sie ist mit dieser wollte. Blonden da? Blond? Ach, Paknoda. Panduka? Das war eben die, die ihre Erinnerungen abgeschossen hat. Ah ja, stimmt. Ich glaube, sie wollte einfach so schnell wie möglich da quasi ihre letzte Pflicht erfüllen und einfach ihnen hier die Situation erklären, in Anführungszeichen. Und dann hat sie sich geopfert dafür. Also wer ist dann noch dabei? Also Fings, Phaeton, der komische Boxertyp. Da mit den Druiden da oder was auch immer das waren. Druiden? Ach ja, hier der mit dem Handy. Ach so, ja, dann gibt's noch Franklin, der aus seinen Fingern schießen kann. Die mit dem Staubsauger. Shizuku, ja, die finde ich auch so cool. Dann Kotobi. Ja, der Kopien anfertigen kann. Ist der noch mit dabei dann? Ja, der ist schon dabei, aber Ja. der ist meistens mehr so im Hintergrund, weil er ist scheinbar auch aufgrund seiner Fähigkeit kein großer Kämpfer, sondern Das ist hilft ja ihr nur so nur. wie. Er ist halt hilfreich bei ihren Diebesaktionen. Aber er scheint mir kein Ja, großer da hat er Kämpfer auch zu irgend sein. so Datenbankfähigkeit oder irgend sowas. Ja. Und Ja, er ist ja kann genau. Fakes erstellen, genau. Er faked ja Das. sämtliche Auktionsgegenstände. Sie klauen ja alles und versteigern dann selbst die ganzen Fakes nochmal für das Geld. Das ist ja eigentlich ein wahnsinnig guter Plan. Dann gab es Und ja noch dann den noch der neue. Samurai, der ist aber nicht mehr da, oder? Wer ist Der nicht mehr da? Nobunaga ist ja noch dabei. Ja, es sind alle noch dabei, bis auf Paknoda, die gestorben ist. Hisoka, der kein Mitglied war. Krono, der seine Fähigkeiten verloren hat. Aber er ist auch noch dabei. Ja, aber das ist ja gerade irgendwie abtrünnig. Also das sucht ja irgendwie jetzt jemanden. Ja, er ist halt für sich selbst und die Gruppe ist, hat sich quasi wie ein bisschen von ihm getrennt. Und alle suchen einfach hier so einen Nennexorzisten für ihn. Den Und es finden sie auf ist, Creed. genau, das ist auch eine Fähigkeit, ey, dass du dann einfach so ein absolut ekelhaftes Monster an dir dran kleben hast, bis die eigentliche Quelle des Fluches ausgemerzt wurde. Und stell dir vor, der stirbt dann, der dich verflucht hat, und du kannst es nicht mehr rückgängig machen, und dann hast du dein Leben lang so ein ekelhaftes Monster auf der Schulter. Aber wir waren ja beim Ameisenark. Das war ja, da war halt schön, dass sie sich jetzt dort noch mal weiterentwickelt haben mit, erst hattest du halt nur die Ameisen, die an sich schon stark waren, und dann haben sie ja noch Lennen gelernt, und dann waren sie halt wirklich übermächtig. Und schon krass, dass du wirklich die besten, also selbst Nitero und die anderen wirklich kaum Chancen hatte, eigentlich gegen die zu gewinnen. Ich fand's auch schön bei den Ameisen, weil sie ja quasi, was Stärke anbelangte, von Anfang an, außer jetzt die, die erst noch Nen lernen mussten und so, aber es waren alle von Anfang an quasi an der Spitze und gingen einfach nur eine Veränderung bezüglich ihrer Persönlichkeit durch. Aber das hatte eigentlich jede Ameise, bis auf Puff. Er war schon von Anfang an so komplex, dass er nicht wirklich eine Veränderung durchgemacht hat. Wenn man jetzt Yuppie sieht, da war eine absolut eindeutige Veränderung zu sehen. Ja, aber abartig. Bei Pitu war es etwas subtiler, als sie dann unkontrolliert anfängt zu heulen, als der König ihr den Auftrag mit Komugi teilt und sie versteht die Emotion erst selbst gar nicht. Und bei Yuppie hast du wirklich die schöne Entwicklung in seinem Kampf gegen Morel, Knuckle und Dingens, wie hieß er, der auf seinen Händen rumfliegt. Ja, er zumindest. Da lernt er ja den Respekt vor den anderen zu lernen und seine Emotionen zu kontrollieren und so. Das fand ich wirklich sehr schön gemacht. Ich fand eh die ganzen Momente zwischen Knuckle und Shot. I genau, Shot, Knuckle und Morel. Und Nobu war so ein bisschen abseits von diesem Dreier-Bromance-Gespann, aber das fand ich so. Die ganzen Emotionen während den Kämpfen zwischen den Leuten, wo es um Ehre und so weiter ging. Weil normalerweise, oftmals ärgert mich dieses Stolz- und Ehre-Gelaber im Anime und es ist meistens der Handlung einfach im Weg. Oder kommt übertrieben kitschig, aber ich fand es bei Hunter x Hunter sehr, wirklich sehr schön und auch ergreifend inszeniert. Als da Shot zertrümmert, zerschmettert am Boden liegt und Yuppie ihn keines Blickes würdigt, als er an ihm Ja, vorbeigeht. das war richtig krass. Und das Knuckle so aufregt, das finde ich, das hast du in einem anderen Story-Anime hättest du gehabt, dass Knuckle sieht, wie Shot von Yuppie geschlagen wird oder irgendwie besiegt wird quasi und das ärgert ihn und daraufhin möchte er dann Rache und gegen ihn kämpfen. Und bei Hunter x Hunter war es so, er sieht, dass er ihn nicht als Gegner anerkennt und wertschätzt und das macht ihn wütend und das fand ich richtig schön. Ja, das war richtig gut gemacht. Auch dass dann seine Emotionen überhand gewinnen und er seine Fähigkeit löst, um seinen Boss zu retten. Weil sie reden immer davon, dass sie einfach die Emotionen zurückschalten müssen und einfach nur die Mission erfüllen müssen und es geht wirklich alles schief und nichts läuft so wie geplant. Tja, was lernen wir daraus? Was wir noch angesprochen haben, war das die emotionale Bromance zwischen Morel, Shoot und Knuckle, wie sie da die Mission doch zurückgesetzt haben und ihre persönlichen Emotionen vor die Mission gestellt haben. Und wie Knuckles Reaktion, als er sieht, dass Yuppie Shoot nicht als Gegner schätzt und ihn einfach ignoriert und an ihm vorbeigeht. Und dass er dann nachher auch seine Fähigkeit löst, um seinen Boss zu retten. Das muss ich aber sagen, hat mir nicht gefallen, dass sie ihre Freundschaft über die Mission gestellt haben, weil es sind mehr oder weniger gut ausgebildete Hunter. Und dass sie dann nicht, ich sag mal, den Mut haben, sich gegen ihre Freunde zu entscheiden und für die Mission, weil das hätte einiges beschleunigt, wenn Yuppie dann down gewesen wäre. Fand Ja. ich einfach nicht gut. Ich fand's halt einfach im Kontext zu Knuckles Charakter, weil er eben als dieser heimliche Softie aufgebaut wurde. Dieser Genau. emotionale hier Feuer und Leidenschaft für Freundschaft und sowas. Deswegen hat das für mich auch schön gepasst so. Das ergibt schon Sinn. Ich fand es trotzdem nicht gut. Ja, das ist auch legitim, das zu sagen, würde ich sagen. Dabei fand ich aber, dass hier Melon, der Chameleon-Typ, der war Das eigentlich, ja, das war einfach cooler. als er die Mission wirklich davor stellt. Als er unter Tränen Shoot einfach liegen lassen muss. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich finde auch, dass er einfach an sich ein cooler Charakter ist. Cool. Und vor allem, wie er mit Gon in Kontakt kommt, ist schon sehr witzig. Ja, und sie stehen, wie er auch gleich sagt, so du und ich, wir wären bestimmt keine Freunde. Weil Gon ist einfach so naiv und simpel im Vergleich zu ihm, der wirklich mehr zu Killua passen würde, was dann Gon auch noch selbst sagt, so quasi, ich habe einen Freund, den möchte ich dir vorstellen, irgendwie. Ja, allein, dass er immer sagt so, ja, aber du kannst mir nicht vertrauen. Und Gon immer so, ja, aber ich vertraue dir. Das war schon, also er hat halt die coole Fähigkeit und er hat auch eine coole Persönlichkeit. Deswegen war das mit einer so der cooleren Charaktere. Vor allem wurde er ja früh eingeführt und zum Beispiel hattest du ja anfangs sehr viel von Colt zum Beispiel gesehen, der dann im späteren Verlauf immer unwichtiger wurde. Und im Gegensatz dazu, Melorron war dann halt, erst anfangs war er nur halt wirklich so eine Nebenfigur und wurde dann halt wirklich essentiell für die Geschichte. Ich muss bei ihm auch einfach das sagen, dass mir das Character Design von ihm richtig gut gefallen hat. Weil bei manchen Ameisen war es so, ein paar waren einfach goofy, wie so die komische, perverse, ekelhafte Opa-Spinne mit ihrem Oh ja, Arschloch, Pike. das da das Zeug war. Das war so ein blödsinniger, dummer, ekelhafter Charakter. Oder Ramoth, der Scheiß Hase, dieser blöde Wichser, dieses Arschloch. Und Melor mit seinen ekelhaften komischen Bigfoot-Füßen, mit den komischen Zehen. Und beim Chamäleon hat mir wirklich alles gefallen. Ich fand, Ramon war. Es hat für mich auch so gewirkt, als wollten sie Hisuka nochmal machen, aber haben es vergeigt. War für mich dann schon zu deutlich anders als Hisoka, weil Hisoka bleibt eigentlich immer cool und Ramoth war völlig emotional und wutgeladen und zorngeladen die ganze Zeit. Ja, aber er war halt auch, ich fand, er hat auch immer so dieses Perverse an sich gehabt, wie Hisoka. Ja, da gibt's schon Parallelen, wie er sich so an. Er war halt so ein richtiger Sadist und hat sich so wirklich am Leid und an der Angst dieser Kids aufgegeilt. Aber das ist halt ähnlich inszeniert bei Hisoka, aber völlig andere Motivation und andere Hintergründe. Und Wie es hat. fand, Ja, weiter. wie fandet ihr denn eigentlich, dass, wie das geendet hat, der ganze Arc? Also, wie der König dann gestorben ist und vor allem die Beziehung zu, wie hieß das Mädchen, Kogomi? Hab schon wieder vergessen. Komugi. Die Beziehung, wie die dann nochmal ausgespielt worden ist am Ende. Darfst du wieder den Vortritt, Sam? Also bei mir war das irgendwie voll zwiegespalten. Am Anfang dachte ich, boah, das ist schon richtig emotional und so, also richtig krass. Und dann auch so eben das er weiß, er stirbt jetzt, deshalb lohnt sich's auch gar nicht mehr, irgendwas zu machen, sondern einfach nur Shogi zu spielen. Aber irgendwie hab ich es mir auch ganz anders erwartet, ja, von wegen, boah, Netto gibt ihn jetzt so richtig böse. So von wegen, dass die hier Puff ihn nicht mehr gerettet hat. So ab da wäre es vielleicht auch noch in Ordnung, dass es so, sag mal, unentschieden ist, dass beide gestorben sind. Aber wäre ich auch damit zufrieden gewesen, aber so wie es dann tatsächlich war, ist eigentlich auch relativ krass, finde ich. Also, wo wir uns bestimmt alle einig sind, dass niemand damit gerechnet hat, wie diese Arc endet. Wirklich, oder habt ihr, Velasik, hast du vielleicht damit gerechnet, dass es in diese Richtung gehen könnte am Ende? Also ich wusste das von Anfang an. Aber im Ernst, also das, man hat es ja schon, also zum Beispiel, dass Netero stirbt, das wurde ja schon ein Stück weit angedeutet. Zumindest im Anime. Was ich schön finde, es gab Andeutungen, Setup und so, es kam nicht aus dem Nichts, aber es war dennoch unerwartet und das finde ich sehr gut. Ich fand Ich es fand halt es halt. schön, dass er halt nicht sinnlos gestorben ist. So, also er hat sich ja, also erstmal hat er ja wirklich versucht, den König auf normale Weise zu besiegen. Und dann hat er halt festgestellt, gut, funktioniert nicht. Und als er sich dann in die Luft gesprengt hat, war das halt, es war einfach eine wirklich geile, krasse Szene, optisch gesehen und halt auch einfach inhaltlich. Und in dem Moment, wo dann Puff und Yuppie den König wiederbeleben, war es halt wirklich kritisch. Da dachte ich, bitte lass es jetzt nicht so enden, dass dann Gon alles rettet. Das hätte mich dann sehr geärgert, wenn es dann halt, ja, Gon rettet die Welt gewesen wäre. Und das ist es zum Glück nicht geworden, sondern es hatte einen schon ein logisches Ende. Was ich eben immer schön finde, eben gerade bei dieser Arc, er spielt immer mit unseren Erwartungen, was wir halt von anderen Medien, von anderen Animes und auch generell kennen. Und dann eben betrügt er diese Erwartungen, er kehrt sie um. Und das funktioniert nicht für viele. Also der Backlash war riesig, als der König durch Gift gestorben. Schon bei der Bombe war der Backlash extrem groß und viel so, da hätten sie einfach gleich den Palast bomben können, und so weiter. Und dann das mit dem Gift, da gab es dann noch mehr Geheule deswegen. Und das fand ich immer so lächerlich. Ich weiß auch nicht, dann sagen sie, ja, hätte man gleich bomben sollen. Nobu hätte einfach mit seinem Portal eine Bombe in den Palast reinschleichen sollen. Und dann sage ich, du kannst auch nicht. Kann sich sagen, IS im Osten waren Probleme, wir werfen da jetzt eine Bombe drauf. Da gibt's einfach noch so geopolitische Aspekte im Ganzen und das ist in Hunter x Hunter ja auch sehr ausgebaut mit diesem World Government und so, vor allem dann in den folgenden Kapiteln. Ich würde sagen, es geht doch schon allein deswegen nicht, weil die ganzen Zivilisten vor dem Palast stehen. Ja, und das wird dann gerne außer Acht gelassen, weil es eben in anderen Anime und generell einfach einfacher gelöst worden wäre. Simpler. Das war ja auch der ganze Sinn, warum dann der Großvater von Killua mit dabei ist, dass er Nidoroh und den König von den anderen wegschafft, damit Genau. Nidoroh notfalls halt den König in die Luft jagen kann. Das war ja jetzt der grundsätzliche Plan, war ja eigentlich den König, wenn möglich, zu besiegen, ohne dass man selbst stirbt. Ja, es war eigentlich ziemlich eindeutig, aber wohl dann doch nicht. Nicht eindeutig genug. Und ich fand es auch schön, weil die Thematik war ja auch. Was da ist ein Kritikpunkt von mir, den ich sonst noch nicht wirklich gesehen habe, nämlich, dass mir die Message, dass die Menschen eben so böse sind, das war mir dann doch zu offensichtlich und fast schon plump in manchen Fällen. Natürlich fand ich es war meist sehr schön inszeniert, auch der Dialog zwischen Netero und Meruem wunderschön. Aber eben dann gab es noch diese eine Folge, wo am Anfang irgendwie 10 Minuten nur aufgezählt wurde, was die Menschheit schon alles Böses verbrochen hat. Es gibt Arme, es gibt Reiche. Und das haben wir einfach schon zigfach gesehen und das wissen wir, das muss man nicht so. Es hätte man einfach meiner Meinung nach ein bisschen subtiler machen können. Und das wurde dann so hochgepriesen, so, ah, Die Menschen sind so furchtbar und jetzt habe ich das endlich realisiert, weil ich die Folge Hunter x Hunter geguckt habe. Ja, das da, so muss ich auch ungefähr denken. Das fand ich dann auch krass. Der Tod von Yuppie vor allen Dingen, er ist halt wirklich armselig wie ein Insekt krepiert. Das ist ja auch ein Insekt. Ja, eben, das haben viele haben den Tod von Yuppie und Puff bemängelt, weil es nicht spektakulär genug war. Aber für mich persönlich hat es sehr schön funktioniert, dieser einfach emotionslose, kalte, traurige, in meiner Meinung, Tod. Naja, sie sind ja auch als das gestorben, was sie sind, sozusagen. Genau, und hinzu kommt noch, dass dass Yuppie in dieser süßen Chibi-Mini-Form war und dann liegt er einfach so, ist er einfach nur noch eine Leiche. Einfach nur noch so ein Haufen Fleisch. Das fand ich schon sehr, boah. Ich persönlich fand ja, dass der Gifttod vom König besser gepasst hat als das durch Explosion. Explosionstöten, da würde ich sagen, da brauchst du nicht eine Bombe für. Also, so wie die Welt sich vorgestellt hat, ist es jetzt nicht so weit hergeholt, dass es auch ein Charakter geschafft hätte, diese Wucht an Explosionen hervorzuheben. Allein, wenn du dann siehst, wie krass Gon ausrastet und Pito zu Brei schlägt, würde ich sagen, es ist Naja, selbst. Gons Power-Explosion ist schon ein Ausnahmefall. Uvo sagte noch, sein Ziel wäre es mit seinem Big Bang-Schlag, mit dem er den Wurm killt, das war seine volle Kraft. Und das war ein Krater von 20, 30 Meter Durchmesser. Und sein Ziel war es ja, seinen Schlag so zu trainieren, dass er wirklich wie eine echte Bombe einschlägt, was quasi dann die Rose-Bombe wäre. Jedenfalls ist so eine Bombe, ist für mich, das ist eigentlich einfach nur reine Kraft oder Energie. Und Gift, das ist halt wirklich, das ist etwas, wenn du es in deinem Körper hast, kannst du dich eigentlich kaum dagegen wehren. Deswegen fand ich das ein sinnvolleres Ende, den König zu besiegen, als durch reine Kraft. Ja, da muss ich dir auch zustimmen. Das fand ich aber auch dann, war natürlich wunderschön tragisch mit Komugi, das letzte Spiel und das ansteckende Gift. Und als er ihr sagt, dass er vergiftet ist, gehen ihre Mundwinkel nach unten. Sie ist erst traurig und sobald er erwähnt, dass das Gift ansteckend ist, fängt sie sofort an zu lächeln. Weil sie die Implikation versteht, dass sie mit ihm gemeinsam sterben kann. Das fand ich sehr schön. Was ich auch gut fand, dass es irgendwie diesen Bezug, also von wegen Macht und so, wieder zurück zum Anfang kam. Eben, die haben ja alles nur gelernt durch diese Erinnerung der Menschen und so weiter und so fort. Und da hat man ja auch gesehen, dass es eigentlich nicht OP ist, dass sie ja auch normal sterben können durch das Gift, weil die hatten ja davor nie mit Gift zu tun gehabt. Wäre das jetzt wirklich so gewesen, dass sie so richtig OP wären, dann ja, hätten die jetzt so ein Gegenmittel hergestellt oder sowas. Ja, ich fand, das hat auch den Punkt nochmal schön illustriert. Einfach, du kannst noch so stark sein, dein mächtig, die Grausamkeit der Menschen, die durch dieses Gift, weniger durch die Bombe selbst als durch die Nachwirkung, durch das Gift nochmal unterstrichen wurde, die Grausamkeit der Menschen übertrifft alles. Das sagt der Netro noch so. Er sagt irgendwie, du weißt nichts vom grenzenlosen Potenzial für Evolution. Der Ja, Menschen. genau. Und das ist so eine zweideutige Übersetzung und im Japanischen kann das entweder als Evolution oder irgendwie Grausamkeit oder so übersetzt werden. Schön fand ich halt, also, dass der König mit Gift besiegt worden ist, das fand ich richtig, weil dann hättest, wenn ihn irgendjemanden durch Kraft besiegt hätte, dann wäre er ja auf dem Level gewesen und dann hätte er ja quasi auch die Welt beherrschen können, mehr oder weniger. Dass aber zum Beispiel Pito durch Gon besiegt wird, allein durch Kraft, finde ich, fand ich dann halt, das hat Sinn ergeben. Vor allem deswegen, weil Gon dadurch ja beschränkt worden ist, sag ich mal so, oder dass es halt Konsequenzen hatte, dass er Pito besiegt hat, im Sinne von, dass er selbst quasi, also er war im Koma. Ja, eine ganze Arg lang. Eine kurze, aber eine ganze. Es ist aber, ich fand es auch schön, die Leute, alle haben darauf gewartet, auf die Konfrontation und wie wird das überhaupt ausgehen? Gron ist doch viel schwächer und dann wird es ein langer Kampf über 3 Folgen und sie gehen beide bis zum Äußersten und am Schluss ist es einfach nur, Gon schlachtet völlig emotionslos, schlachtet er sie einfach ab. Sie hat absolut keine Chance, er vernichtet sie einfach und Gon avanciert fast schon zum Bösewicht in diesem Kampf, für mich zumindest. Vor allem die Art, wie er Pito unter Druck setzt, als Mit sie Komugi, ja, er nimmt eine Geisel. Du würdest, das ist eben nochmal sowas. Sie würdest niemals einen Naruto oder Ichigo sehen oder einen Ruffy, der ein unschuldiges Mädchen als Geisel nimmt. Einfach aus nur persönlich motivierter Rache. hast du halt echt in den Augen von Gon so diesen puren Hass gesehen auch. Ja, und die anderen Charaktere, die sprechen das dann ja auch an, so, boah, was haben Ja, diese nicht nur Kids Hass, es bloß war ja auch. durchgemacht? Es war ja nicht nur Hass, es war ja auch ein Stück weit Verzweiflung oder Verwirrung, weil Pitu dann halt wie ein echter Mensch gewirkt hat, was Genau. einfach das komplette Weltbild von Gon verworfen hat. Das fand ich das Schöne an der Konfrontation. Das Problem ist nicht, dass sie ein seelenloser Killer ist, sondern das Gegenteil, dass sie einfach auch ein Mensch ist, in Anführungszeichen, dass sie sich auch um andere sorgt. Ähnlich eben wie damals mit dem Armdrücken mit Nobunaga, als das gleiche mit der Phantomtruppe ist. Und es wird ja auch von Kite angesprochen. Was, wie wird er reagieren, wenn er auf eine Ameise trifft, die sich um seine Kameraden kümmert? Aber nochmal eine Frage zu Gon. Wie schafft ihr denn diese Leistungsexplosion? Das war doch über so ein Bedingungsding, was auch Kurapika gemacht hat, oder? Genau. Da Es hat er wird irgendwie. nie wirklich explizit erklärt, sondern nur über Vermutungen von Killua und Pito. Aber eben weil Gon so ausgefeilt ist und weil es ähnliche Fälle gibt, können wir es in diesem mit dem System einfach für uns selbst schlüssig erklären. Er hat es ja auch angedeutet, so als er krankenlos war und er geheilt worden ist, Ja. hat dann Killua mich gefragt, ja, wie er es geschafft hat. Und er so, ja, ich wollte nichts anderes, nur das, egal. Und ich war auch dafür bereit, mein eigenes Leben zu opfern. Er sagt ja auch, als die Transformation beginnt, irgendwie so, es ist mir egal, ich werde alles benutzen, I don't care, I'll use everything. Und Ja. dann passiert's. Und dann kommt diese unfassbar geile Musik und der Wind zieht durch den ganzen Palast und ich bekomme Gänsehaut und Wie fandest du es denn dann, als Gon quasi gerettet wurde durch den Bruder von Killua? also, es war offensichtlich, dass Gon gerettet wird. Oh, auch wenn manche sagen, Hunter x Hunter ist so dunkel, wer weiß, ob Gon nicht vielleicht doch stirbt. Wir wissen, ob er stirbt. Er stirbt nicht. Natürlich stirbt er nicht. Er ist immer noch der Hauptcharakter. Und es war mir dann schon ein bisschen zu simpel gelöst. Wie bei Kite, von der Grundidee war mir das zu simpel. Aber es wurde wieder so wirklich gut umgesetzt, dass ich sagen musste, gut, ich bin zufrieden damit. Außerdem ist das Ganze, kleiner Spoiler, noch nicht ganz abgeschlossen und ist noch genau darauf eingegangen in der weiteren Arc dann, in den aktuellen Kapiteln. Ja, ich fand es schade, dass er so geheilt worden ist, weil ich diese Fähigkeit von Killuas Bruder irgendwie schon, also das finde ich ja richtig krass. Die ist eigentlich ein bisschen OP, ne? Aber Sam, hast du das gemerkt? Da gibt es nämlich sehr klare Andeutungen zu Alucard bzw. Nanika in den neuen Kapiteln, woher sie kommt und was sie sein könnte. Ja. Und von ihm her ist es dann ähnlich wie bei den Ameisen, die ein bisschen fehl am Platz wirken. Naja, wir müssen immer noch warten. Es sind nur erst 9 scheiß Kapitel draußen und die sind so vollgepackt mit Informationen. Und Das ist vor allen halt echt Dingen viel Text Setup. immer. Ja, es ist wirklich, ich habe für jedes Kapitel bestimmt 40 Minuten gebraucht, weil ich einfach zum Teil nochmal zurückblättern musste, alles nochmal lesen. Und es ist, wird natürlich auch nicht einfacher gemacht, da es nur diese inoffiziellen Scheißübersetzungen im Internet gibt und Togashi angeblich dafür bekannt ist, dass er extrem zweideutig schreibt und dass die Übersetzer sich da extrem schwer tun. Ihr könnt auch ruhig mir spoilern, damit habe ich kein Problem. Falls er jetzt irgendwie Es sind das auch. keine konkreten Spoiler. Es wird einfach, die 9 Kapitel geht es einfach darum, dass offiziell angekündigt wird, was die Welt abseits der eigentlichen Welt ist. Und es geht darum, dass sich verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Motivationen darauf vorbereiten, diese neue Welt zu erkunden. Darum geht es quasi in der neuen Arc. Und die 9 Kapitel bisher waren nur Setup und nur Infodump. Und wie es aussieht, wird der Fokus auf Jin versus Pariston gerichtet sein. Ja, das schade, dass man da warten muss, weil ich finde, also dieser Konflikt zwischen den beiden ist ja echt abartig spannend. Ich finde, die beiden Charaktere sind so cool, die erinnern mich halt wirklich an Light und L aus Ja, Death einfach. Note. Also die ganze Zeit so Mind Games und so, und das ist schon sehr cool. Das wird natürlich auch angedeutet, schon in der Election Arc, aber das wird jetzt noch, bekommt noch mehr Tiefe. Ja, vor allem, weil die ja sich jetzt so zusammentun. Genau wie Light und L, so sozusagen. Genau, aber sie sind doch Konkurrenten. Muss ja auch sagen, das ist meiner Meinung nach die einzig beiden interessanten Charaktere dieser 12 Dingstypen sind. Zodiacs, oder wie heißen die? Ja, also Ja. die Zodiacs, die waren wirklich extrem underused. Unspektakulär. Sie werden auch nochmal vertieft in der neuen Arc, aber ebenso wie der Anime jetzt abgeschlossen ist, sind so viele offene Fäden und Charaktere, die noch nicht wirklich gut genug ausgebaut sind. Das ist schon sehr schade, aber hatten ja auch keine andere Wahl. Naja, das Problem war halt dort wirklich das Charakterdesign, weil die hatten ja alle Spitznamen. Das muss ich auch Und sagen. Als ich es die zum ist. ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ah, Togashi. Das war ein bisschen wie bei Kites Team in der Chimera Arc. Die sahen auch alle so, aus. Es Und ist waren einfach. auch sehr uninteressant. Es ist einfach, du hast einen Charakter, der aussieht wie ein Hund. Und er hat den Spitznamen der Hund. Das ist einfach so. Ah, oh, nee, also ich fand halt Bariston war es cool, weil er hieß die Ratte und er sah halt nicht so aus, sondern es war seine Persönlichkeit, die damit zum Ausdruck gebracht worden ist. Und das fand ich cool. Und das bei den anderen, die nicht nur, dass sie halt wirklich sehr blass blieben, so, dass du fast gar nichts von ihnen gesehen hast irgendwie, es war halt auch wirklich ein bisschen billiges Charakterdesign. Ja, das wurde ja so begründet im Anime. Ja, Netero hat den Spitznamen gegeben und deshalb richten die sich jetzt nach den Spitznamen vom Aussehen, aber ich gebe da nicht so viel drauf, hatte dann eben so Jin gesagt, glaube ich. Deswegen so Stachelschwein oder sowas. Ja, das passt schon ganz gut zu ihm, wenn man seine Haare anguckt. Ja, wenn du es jetzt mit der Kuh vergleichst. Das fand ich halt, ich fand es vom Charakterdesign waren die nie so dolle. Ich sehe ja gerade bei der Hunterpedia, dass Kurapika und Leero jetzt auch zu diesen Zodiac 12 zählen. Ja, weil das haben die, glaube ich, am Ende so ausgemacht, damit die ja noch wählen können. Weil laut Netero müssten es ja alle 12 sein. Und da Jin und Pariston dann weggegangen sind, hat man die zwei dann zu Zodiacs gewählt, damit man den neuen Führer des Zodiacs dann wählen konnte. Und da fand ich halt auch echt cool, dass Pariston hat das halt alles eigentlich, er war halt vom Charakter echt, bisschen wie in Nitero, hat das eigentlich nur zu einem eigenen Vergnügen gemacht. Und wie er dann halt am Ende sagt, ja, ich habe gewonnen, aber ich trete zurück und ich ernenne dich zum neuen Chef. Das Das war war. so lässig. Ich finde es auch cool bei Pariston. Er ist Teil, er ist schon irgendwie der Antagonist, der Bösewicht, der Arc, und er wird auch als solcher aufgezogen, aber er tut nichts Böses und es ist nichts Böses bekannt. Wir Es ist einfach empfinden sein ihn, Charakter. ja, wir empfinden ihn eigentlich nur als böse, weil ihn alle anderen als böse und hinterlistig bezeichnen. Und weil Naja, wir annehmen, weil er so freundlich ist, dass er irgendwas, dass er böse sein muss. ich finde einfach die Art und Weise, wie er redet und dann halt alles so hinbiegt, wie er es gerade braucht, das ist halt schon, da passt halt der Spitzname die Ratte einfach, weil es wirklich so. Er macht auf höflich, aber eigentlich, wenn du jetzt auf so seine Worte achtest, merkst du, dass er halt wirklich intrigant ist in seiner Art. Ja, Ist und halt, ja. was du musst wirklich die neuen Kapitel lesen, was du noch über Pariston erfährst und über seine Motivation, er ist schon ein ziemlich abgefuckter Hund. Eine linke Ratte. Ha. Ha, genau. Aber ich find's auch cool, wie eben Leorio und Karapika die Plätze einnehmen. Leorio nimmt Jins Platz ein, Kurapika Paristons Platz. Ja, was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage, ist, was Pariston so ausmacht, wie der kämpft, weil das kann man sich ja bei dem jetzt gar nicht so vorstellen. So ein Anzugträger weiß dies, das. Er sagt auch immer, er ist physisch schwach und kann nichts, aber man Ich kaufe kann ihm, das dem nicht ab. eben, man kann es ihm eben auch nicht abkaufen. Weil du willst einfach nichts glauben, was er sagt, weil er so schleimig und schmierig ist. Wobei er, was auch schön ist, er zeigt noch so einen kurzen Moment von Ehrlichkeit und Emotion, als ihn Cheadle bezüglich Netero konfrontiert. Und als er dann sagt, so dass er quasi ihn wirklich vermisst und dass er Spaß mit ihm hatte und dass er es ihr nie verzeihen würde, wenn die Organisation langweilig wird durch sie. Ja, der hat ja, Netro hat den ja auch nur so als Co-Anführer erwählt, weil der ja jemanden haben wollte, den er überhaupt nicht leiden kann, damit es nicht langweilig wird. Ist ja eigentlich dann genau dieser gleiche, sagen wir mal, Charakterzug, den dann auch Pariston hat. Hab ja schon gemeint, die sind eigentlich von der Persönlichkeit sehr ähnlich, nur dass Netero einfach viel eher wie ein ehrlicher Typ rüberkommt und Pariston halt wirklich wie so ein, ja, wie so ein ekelhafter Arschkriecher, würde ich jetzt mal sagen. Auf seine sarkastische Art und Weise halt die ganze Zeit. Aber ich habe ja schon angesprochen, das Charakterdesign hat mir jetzt bei denen nicht so gefallen. Jetzt können wir ja auch mal ein bisschen allgemeiner werden, nämlich zum Beispiel zum Zeichenstil muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den nicht wirklich gemocht habe und dass der mich teilweise echt gestört hat. Die Art und Weise, wie die Farben benutzt worden sind und alles, das war mir einfach, es wirkte halt wirklich teilweise extrem kindisch und vor allem glitzerndes Blut ist halt, nee, es fand ich einfach nicht wirklich schön in dem Sinne. Nee, das verwirrt mir diese Szene so un. Es wäre so eine wichtige, schöne Szene und ich kann sie nicht ernst nehmen. Sag doch mal zum Zeichenstil, Sam. Ich überlege gerade, weil so ich bin da so zwiegespalten. Manchmal feiere ich das so abartig, manchmal finde ich es halt auch komisch. Vor allem bei demselben Charakter hier, warte mal, Illumi zum Beispiel, da feiere ich den ab und zu und manchmal finde ich den aber auch irgendwie strange. Vor Das die. allem, hä? Nee, weiter. Der hat ja immer so sein Kostüm, wenn er seine Nadel im Gesicht hat. Da finde ich das irgendwie strange, aber kommt irgendwie cool. Und wenn er normal aussieht, dann finde ich den in manchen Situationen, so wenn so ein Backflash da ist oder so, richtig cool. Dann, wenn er normal redet und so, finde ich den wieder komisch. Dann kommt es irgendwie ganz strange rüber. Oder wenn er so emotional wird, wie gegen Hisoka, als der meinte, er greift Killua an aus Spaß. Da finde ich es aber wieder cool. So als Beispiel. Ja, bei mir ist es, der Zeichenstil ist ja eigentlich sehr einfach gehalten. Es ist nicht sehr realistisch. Auf der anderen Seite hat im Togashi Momente, wo er gewisse Charaktere, das kommt natürlich besonders im Manga heraus, extrem realistisch zeichnet, mit wahnsinnig vielen Falten im Gesicht und Schattierungen und allem Möglichen. Und daneben hast du dann ein Gon, und das ist ein Sechseck mit ein paar Strichen, ganz grob gesagt. Und eigentlich, ich feiere sein Zeichenstil wirklich extrem subjektiv. Gefällt mir das einfach wahnsinnig gut, wie er gewisse Dinge zeichnet, aber teilweise kommen eben Charakterdesigns, die so fehl am Platz wirken, dass es mich total aus der Story rausnimmt. Und was mich dann besonders ärgert, ist, wenn es wie bei den Zodiac 12 dann ein wichtiger Charakter ist, den ich wieder und wieder sehen werde. Ich persönlich fand den Zeichenstil einfach nicht wirklich schön. Das kann ich mal genau festmachen, an was jetzt speziell liegt. Aber es wirkte für mich nicht so aus einem Guss, würde ich jetzt mal sagen. Es wirkte nicht, als hätte irgendwie, gäbe es dann ein klares Schema, nachdem die Charaktere gezeichnet worden sind. Also hast du welche mit übelst riesigen Augen, mal hast du welche mit ziemlich kleinen Augen, mal hast du welche mit riesen Lippen und so weiter. Es ist halt. Es wirkte für mich nicht wirklich so, als gäbe es da irgendwie ein Schema, sondern mehr so, ich habe jetzt mal eine coole Idee, wie ein Charakter aussehen könnte. Ich zeichne einfach mal drauf los, egal ob das jetzt zu den anderen Charakteren passt oder nicht. Das ist eben irgendwie wieder typisch er. So, jetzt habe ich Lust, einen total strange Charakter zu zeichnen, wie diese komische, bei der Election Arc, diese Schönheits-, Kussmund-, Riesenkopf-Frau da. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit Love oder so. Und die sah einfach so seltsam aus, als wäre sie aus so einem typischen komischen Anime für Kinder oder so. Meinst du die Cutie Beauty? Genau, Cutie Beauty. Ja, also mir hat das halt echt so überhaupt nicht gefallen. Ich weiß, ich ist einfach oder Beans, ne? Der quasi, ja, weiß ich, Sekretär von Nitoro, der einen grünen Kopf hat. Er ist Was einfach ich eine Bohne und es wird nie angesprochen oder so. Wir müssen einfach akzeptieren, dass der Typ anstatt einem Kopf eine Bohne mit einem Gesicht hat. Einfach so. Ja, aber warum? Nein, also es hat mir teilweise hat mir das echt wirklich übel aufgestoßen, so dass es mir wirklich Lust am Anime genommen hat. Also zum Beispiel Glitzerndes Blut haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, aber auch andere Stellen. Also das ist halt wirklich so ein Faktor, der halt echt nicht unwesentlich ist. So, ich habe auch neulich Sankyuu no Terror geguckt und da war es ähnliches Problem. Der Anime war eigentlich ganz cool, aber der Zeichenstil hat mir nicht so wirklich zugesagt und schon macht dir das Ganze einfach weniger Spaß. Was ich dazu sagen muss, ist, dass ich lese ja wahnsinnig viele Mangas vor allen Dingen, deswegen habe ich auch sehr viel Verschiedenes gesehen. Es ist für mich schon sehr erfrischend. Ähnlich wie One Piece. One Piece hat zum Teil Charakterdesigns, die wirken gar nicht wie Manga oder Anime, sondern eher aus so amerikanischen Cartoons beinahe schon. Und wenn du so viele auch Anime guckst, bei vielen ist das Charakterdesign einfach Copy and Paste. Andere Frisur, andere Augen vielleicht noch und sonst sehen die alle sich so verdammt ähnlich und das langweilt mich dann teilweise. Und eben in Extremfällen wie bei Terraform Mars habe ich dann keine Ahnung mehr, wer sein soll, gerade wenn es ein großer Cast ist. Man muss ja wahrscheinlich dann auch immer ein bisschen unterscheiden, in welche ja, Richtung der Anime geht. Also so bei so Spaß-Animes wie Hunter x Hunter ist das wahrscheinlich noch eher zu verzeihen. Wenn du einen eher ernsthaften Anime nimmst, wird es wahrscheinlich nicht so wirklich passend wirken. Also ich hätte das gefeiert, wenn Cutie Beauty in Monster auf einmal neben Johann aufgetaucht wäre. Grimmoche Johann, bester Mann der Welt. Aber Monster ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Ich mache ihn nicht immer, wenn er an, aber wenn ich, wenn er anmache, dann bin ich Johann. Nee, Monster, darüber können wir auch nochmal irgendwann reden. Noch eine andere Sache. Ich glaube, das hast du im Soundtrack-Podcast schon mal erwähnt, dass dir der Soundtrack von Hunter x Hunter gar nicht so zugesagt hat. Ich muss sagen, es ging mir ähnlich. Also gefühlt gab es nur 5 Lieder. Ja, also es wurde gegen Ende deutlich besser. Am Anfang dieses dieser eine Track, der dann auch mal als Outro verwendet wurde, glaube ich, diese Abenteuermusik, dieses und dieses, manche waren einfach so overused, da nimmt es dich komplett, und das ist bei eben vielen Dingen, die einen stören, auch bei Charakterdesign, wenn es dich einfach aus der Folge rausnimmt. Und das ist eben bei Soundtrack ein großes Problem. Vor allen Dingen, wenn er unpassend ist. Das war ab und zu gab es auch Stellen, da kam dann ein OST, da dachte ich mir, hättet ihr lieber den anderen verwendet hier, weil das passt dann von der Stimmung her nicht so. Ja, finde ich auch überhaupt nicht begeistert. Allerdings gab es auch Stellen, wo es einfach wahnsinnig gut funktioniert hat. Ja, die einzige Stelle, die mir jetzt gerade einfällt, ist da, als Gon gegen Peter da gekämpft hat, weil da war die Musik ja richtig krass. Da haben sie auch, die war vor allen Dingen krass, weil bei der Transformation hatten sie einen komplett neuen Soundtrack, den sie noch nie verwendet hatten. Dieses Oh, bla bla bla. Und dann hatten sie für die Schwarz-Weiß-Szene hatten sie den einen, das Intro, aber als Piano. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ich muss ja sagen, dass ich das Intro nach dem ersten Mal hören immer geskippt habe, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Ich muss sagen, mir ist es über Dauer ans Herz gewachsen. Ich hab's am Anfang auch, es hat mich immer mehr genervt, vor allen Dingen, weil es jede Staffel dasselbe Intro ist. Aber ich glaube, bei der letzten Folge, als dann das Intro in voller Länge kam mit den ganzen Clips und ich richtig feuchte Augen hatte, da ist es mir dann endgültig ans Herz gewachsen und ich habe mir dann Coverversion dazu angehört und hab's mitgesungen, mehr oder weniger. Und dann habe ich das schon ziemlich gefeiert. Aber ich kann verstehen, wenn es einen genervt hat. War das nicht immer mit jeder Staffel ein neuer Text oder so? Kann das sein? Ich hatte nicht das Nee. Gefühl, dass es exakt dasselbe ist. Es war immer eine andere Version von genau demselben Lied. Jedes Mal auch derselbe Text. Also, das wäre es dann von meiner Seite. Wir können vielleicht noch über die letzten Szenen sprechen, wenn ihr wollt, über das Ende vom Anime jetzt. Fandet ihr das eigentlich zufriedenstellend? Weil ich muss sagen, wenn man jetzt zum Beispiel als Vergleich Bleach nimmt, da war das Ende deutlich unbefriedigender und das fand ich eigentlich einen schönen Abschluss, weil Gon hat eigentlich das erreicht, was er erreichen wollte. Und im Prinzip könnte man den Anime jetzt auch so weit beenden. Ja, das hat wirklich gut funktioniert, dass Gon sein One Piece quasi schon in der Hälfte der Story, würde ich jetzt mal behaupten, findet. Und das hatten sie Glück, dass sie da einen Punkt hatten, wo sie die Story wirklich schön zufriedenstellend abschließen konnten. Ja, also der Manga war ja genauso. Also die haben sich ja da auch komplett am Manga gehalten. Ja, und ich weiß nicht. Nee, Togashi hatte schon vor, weiterzuschreiben. Ich Ja, weiß aber der nicht, Manga ist. wieso er da so ein. Gut, weil die Chimera-Arc war halt wirklich ein wahnsinnig langes Projekt. Mit der Election-Arc waren das irgendwie 8 Jahre. Und standen ja sehr eng zusammen. Und das war für ihn dann wie so ein Abschluss, wenn du 8 Jahre an der Arc schreibst. Deswegen hat er das wirklich dann auch so mit einem großen Ende versehen. Und dann halt eben weitergeschrieben, 2 Jahre später. Ja, ich fand das Ende aber auch passend. Also, der hat ja sozusagen dann alles, was er wollte. Also, sein Ziel seit Folge 1 war es, sein Dad zu suchen, um herauszufinden, warum er ein Hunter geworden ist. Und das weiß er ja jetzt. Ich finde es auch schön, noch einen winzigen Spoiler. In den neuen Kapiteln kommt Gon nur ganz kurz vor und es ist sehr realistisch, weil er einfach nicht weiß, was er tun soll. Er ist einfach ziellos und geht wieder nach Hause zu Mito. Nur so viel dazu noch. Weil er eigentlich sein Ziel erreicht hat. Er hat seinen Vater gefunden und dann ist er einfach antriebslos, weil Killua ist ja auch unterwegs mit Alucard. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn es dann weitergeht im Manga, dass Gon eigentlich so gar nicht mal bis da selten auftaucht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der mit zur neuen Welt so, sozusagen geht. Nee, also so wie ich das sehe, meine Prognose ist, dass während die ganzen Parteien jetzt zum Dark Continent gehen, wird Gon wahrscheinlich eventuell sogar sich als Charakter neu entdecken und einfach ein bisschen wie einfach ein frischer Start für User ihn. in your channel timed out. Wer ist jetzt raus? Ja, Lastik hat sich verabschiedet. Ja, sein PC ist wahrscheinlich abgekackt. Naja, wenigstens waren wir schon fertig. Ja, warten wir eben noch, dass wir vielleicht noch ein Ja. Ende recorden können. Was ist eigentlich da deine Lieblingsnet-Fähigkeit? Ich mag die ganzen flexiblen Fähigkeiten halt sehr gerne. Von dieses Deep Purple von Maui mit der Pfeife hat schon wahnsinnig Style. Das Bungee Jump von Hisoka ist natürlich auch wahnsinnig cool und auch die ganzen Elektrofähigkeiten von Killua. Ich finde diese Raumdimension von Von Nov, die ist auch die sehr ist cool. abartig krass. Ich finde es auch cool, wie die Fähigkeiten haben ja meist noch so einen persönlichen Bezug. Ja, Und es wird dir genau. angedeutet, ja, willkommen zurück. Hi, mein Internet ist ein bisschen abgespackt. Kein Das ist Problem. schade, aber Aber passiert. wir wollten auch eben unsere Lieblings-Nen-Fähigkeiten besprechen. Fang du am besten gerade mal an. Würde mal sagen, also meinst du jetzt im Sinne von, was es bereits gibt oder was wir gerne hätten? Nee, was es bereits gibt. Was wir gerne hätten, das wäre wahrscheinlich Thema für einen ganz neuen Podcast für mich. Also dann würde ich eigentlich ganz klar sagen, Killua, weil einfach mal so schnell sein wie das Licht ist einfach ultra geil. Und er hat es halt wirklich so weit ja ausgearbeitet, dass das halt echt sehr flexibel einsetzbar ist. Halt einzig schade ist es, dass ich aufladen muss, aber ich denke, da wird sich auch noch eine Lösung finden. Ich find's auch wirklich wahnsinnig cool, wie er aus der Verzweiflung heraus diese Fähigkeit kreiert, als er gegen die Zwillinge da kämpft. Dass er quasi den Impuls, das Signal von der Berührung zum Gehirn einfach überbrückt mit Elektrizität, um schneller reagieren zu können. Das ist unglaublich. Also das ist einer Ja. meiner absoluten Lieblingskämpfe. Weil einfach Killua so intelligent ist in diesem Kampf. Und Sam? Ich bin gerade noch am Überlegen. Also wie gesagt, ich finde von No finde ich die von No finde ich die richtig cool. Also diese Raumdimension da erstellen zu können. Der muss ja nur in einem Ort das markiert haben und dann kann er das ja jederzeit, wie er will, dahin gehen. Und vor allen Dingen können auch andere das benutzen. Er hat einfach Ja. als einzige Person diesen Master Key. Und was ich auch richtig abwechslungsreich finde, ist von Kite, dieses, wie heißt das? Crazy Slots. Crazy Slots. Das ist, es wird ja gesagt, Jin hat Kite diese Fähigkeit gegeben, quasi mit ihm erarbeitet. Ja, weil er ja irgendwie so spielsüchtig war oder sowas. Das ist auch so witzig, Jin, weil die Fähigkeit ist so mühsam eigentlich und nervig, weil er beschwert sich ja auch jedes Mal über einen Bad Roll. Der hat sich wirklich jedes Mal bis jetzt so beschwert. Außer als er den Roll gegen Pito bekommt. Ja, da hat er ihm so gesagt, nicht schlecht oder irgendwie sowas. Ja, ich muss auch sagen, mir gefallen die ganzen Fähigkeiten, die sehr flexibel eingesetzt werden können, wie Bungee Gum, auch die Elektrizität von Killua, der Rauch von Morrel. Müsste beinahe sagen, die Fähigkeit von Netero, weil sie einfach so unfassbar over the top gestört ist und mit so viel Training verbunden und diese ganze eben Backstory mit jahrelanger Meditation und so weiter. Es ist einfach so gewaltig, dass ich gar nichts anderes wählen kann. Ja, dieses Gebete, also Schlag der Gebete immer. Also vor jedem Schlag erstmal so zum Gebet ansetzt und dann schlägt und das in so einer Geschwindigkeit. Und natürlich auch der Moment, wo er sagt, irgendwie Dachtest du, ich bräuchte zwei Hände zum Beten oder so und dann fetzt den wieder weg. Es ist einfach so ein genialer Kampf. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, fällt mir ein, Korol hat auch noch eine richtig geile Fähigkeit, und zwar einfach alle anderen Fähigkeiten sich Aneignen zu können. genau, das ist eigentlich auch cool, vor allem weil du damit wahrscheinlich mit am flexibelsten bist. Und ich hoffe, es wird noch später irgendwie behandelt. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass er dann schon eine richtig große Sammlung hat an Fähigkeiten von anderen. Jetzt schließe ich ein ganzes Buch voll. Ich will sowieso unbedingt mehr von ihm sehen. Dass der Kampf gegen Killuas Familie, gegen seinen Opa und seinen Vater, der war ja schon sehr cool, aber so viel davon durften wir eben auch nicht sehen. Nur so ein bisschen wie so ein Teaser ihrer Stärke. Ja, das wird richtig krass, wenn das nochmal aufbehandelt wird. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es das wird, Ich fand ja falls es schön, weitergeht. wie der Großvater gesagt hatte, er hat auf die Frage von Gorol, ja, könnte ich dich besiegen? Er so meinte, nein, es sei denn, du versuchst ernsthaft, mich zu töten. Ja, er sagt so, 9 von 10 Fällen würde ich gewinnen. Außer du strengst dich an oder so. Ja, es sind so Kleinigkeiten, wirklich. Und es wird ja auch angedeutet, dass Silver in der Vergangenheit bereits gegen ihn gekämpft hat. Ja, stimmt. Silver sagt ja auch, er rät Killua davon ab, die Phantomtruppe zu verfolgen, weil er irgendwie selbst schon einen Auftrag hatte. Sagt Killua auch schon, irgendwie sein Vater hätte gesagt, das wäre der einzige Auftrag gewesen, der sich nicht gelohnt hätte, die Mühe für die Belohnung. Und da würde ich auch gerne mehr drüber erfahren. Naja, hoffen wir, dass der Manga abgeschlossen wird, Ja, bevor der Zeichner irgendwann stirbt. in 20 Jahren. Davor spielt er noch sämtliche Dragon Quest Spiele durch. So viel dazu. Gibt es denn noch was zum Abschluss von euch zu sagen? Nee, hat Spaß gemacht. Gerne wieder, war ein toller Podcast. Nee, hat Soll ich was Spaß dazu gemacht. sagen? Gerne wieder, hat Spaß gemacht. Ah, das Einfach war dir sehr nachreden und dann nein. noch richtig falsch. Ich fand's auch schön. Liked uns auf Facebook, teilt's auf Twitter. Gebt uns einen Daumen hoch, Rate, abonniert comment, uns. subscribe. Spendet uns Geld. PayPal-Konto PayPal-Konto in der in Beschreibung. Beschreibung. Und so weiter und so fort. Und das habe ich bei den letzten immer vergessen zu erwähnen. Falls ihr denn auch mitmachen wollt, das ist jetzt als Belohnung für diejenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben, dann braucht ihr mich bloß anschreiben. Geht auf pinaro.tv, da gibt es einen Thread dazu. Dann schreibt mich an, schreibt euer Thema und wenn sich mindestens 3 Leute finden, die auch Spaß daran haben, über etwas zu reden, dann lässt sich das einrichten. Also auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiedersehen.